Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin der Felix. Sebastian. Ja, und heute in ganz frischer, ganz neuer Runde haben wir uns zusammengefunden. So in dieser Konstellation noch nicht da gewesen. Also darf ich einmal sagen, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Weltpremiere. Ja. Darfst du sagen. Ja, natürlich, natürlich. Es ist mir auch eine große Ehre, weil wir haben uns diesmal ein doch spezielles Thema ausgesucht, was sehr, sehr viele hier in der Redaktion womit sie sich einigermaßen auskennen, aber jeder jeweils mit dem anderen Teil. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich dann rumherum gehe und dann schaue, wer kennt überhaupt was, dass wir uns zusammensetzen, aber bevor ich weiter um den heißen Brei herumrede, es ist dran heute Grand Theft Auto. Grand Theft Auto? Grand Theft Auto? Wie sagt man? Auto? Auto? Grand Theft Auto. Auto. Grand Auto. Theft Auto. Auto. Grand Theft Auto. GTA. Ja. Nee, gerade vor knapp anderthalb Wochen zum Aufnahmezeitpunkt hier ist ja der GTA 5 Trailer dann sozusagen on air gegangen mit ganz schöner Countdown-Clock und eine Woche dann warten und immer gucken, wie das dann runtergeht, bis es dann da ist. Server ausfällen. Das war total merkwürdig. Normalerweise springe ich auf solche Sachen nicht mehr an, aber ich habe tatsächlich da gesessen und dann geguckt, die Clock geht runter, wann geht's denn los, wann geht's denn los? Und da war es wieder da, das gute alte GTA-Feuer. Ja, wir hatten das auch in der Redaktion so gemacht, dass wir uns zusammengesetzt haben im Raum der vier Moderatoren. Mhm. Und dann wurde ein Fernseher aufgebaut und ein Laptop dran angeschlossen und dann haben wir den GTA-Trailer geguckt. Das war ein bisschen Pleiten-Pech- und Pannen-mäßig, weil die ersten 6-7 Minuten gar nichts ging. Aber das war tatsächlich dann schon so ein Erlebnis, wo die Leute, die weiter hinten saßen, dann auch gemacht haben und so weiter, wenn man ein bisschen zu sehr das lose Mundwerk hat fahren lassen. Gut. Nach anderthalb Minuten war es vorbei. Ja, schade. Ist ja wie so manch anderes. Ja. Ja. Das Gleiche, natürlich werden da irgendwelche Probleme auftreten. Bei mir hat der Stream auch nicht sofort geladen. Ich wollte es trotzdem in HD gucken. Und dann siehst du so eine Szene, aber nein, ja. Ich will das jetzt nicht weiterlaufen lassen, dass es stockt. Aber man hat gleich gesehen, über GTA 5 werden wir dann sprechen, wenn wir dann soweit sind. Ja. Hat man gleich gesehen, einfach, das ist so eine Art von Spiel, wo sich jeder irgendwann mal, der mit Gaming zu tun hat, ist einmal drüber gestolpert und hat doch eine ganz besondere Bewandtnis so. Allgemein, ohne jetzt in Spezifische zu gehen, so Sebastian, GTA für dich. Was bedeutet GTA für dich? GTA bedeutet für mich wirklich Open World, aber Open World auch schon seit dem ersten Spiel. Also das erste Spiel war ja 2D mit der Draufsicht von oben, aber du hattest trotzdem keinerlei Begrenzung. Also du konntest dich ja trotzdem frei bewegen. Es hat eigentlich dasselbe Spielprinzip wie GTA 3. Mhm. Sprich, du läufst rum, du hast deine Waffen, kannst auf Menschen schießen, kannst ja Autos klauen und musst halt eben Gangster-Missionen erfüllen. Und das ist halt eben seit dem ersten Teil. Und das war aus meiner Sicht damals etwas, was ich mir immer gewünscht hatte, ein Spiel mit unendlicher Freiheit. Also eigentlich mit gar keiner Begrenzung. Natürlich gibt es Begrenzungen. Ich konnte jetzt nicht irgendwie in Häuser reingehen. Ich konnte natürlich nicht mit Personen reden. Aber ich konnte mich frei bewegen. Ich hatte kein Level, was mir sagt, okay, du kannst nur den Weg lang und du musst darüber springen, sondern ich konnte auswählen, okay, wo fahre ich jetzt lang? Ich meine, damals, es ist ja schon relativ einigermaßen lange her, wenn du jetzt vom ersten GTA dort sprichst, ich denke mal, du bist mit dem ersten gleich dort mit reingekommen. Wie sah es bei dir aus, Felix? Ich bin der erste GTA-Teil, den ich besessen habe, war der dritte, aber die ersten beiden habe ich intensiv als Zuschauer mitbekommen, weil das meine Kumpels gezockt haben. Ich hatte damals noch keinen PC, geschweige denn an PlayStation, ich war ein Nintendo 64-Kind. Deswegen habe ich die 2D-Top-Down-GTAs nicht so richtig mitbekommen, kann da aber auch ein kleines bisschen was zu sagen, aber der Sebastian ist da sicherlich der größere Experte drin. Ja, Sebastian wird uns gleich mit seiner Expertise mit seiner Expertise dort aushelfen, denn bei mir ist es natürlich sehr ähnlich wie bei dir, Felix. Ich bin auch Konsolist und habe eigentlich mit PC relativ wenig am Hut gehabt, außer bei der Arbeit, bis ich glaube, ich habe meinen ersten eigenen PC erst 99 besessen. Tito. Ist schon also ein bisschen dran vorbei, damit man diese ganze PC Kultur dort erlebt und bei mir war es dann auch wirklich so lieber auf den dritten Blick erst mit GTA 3 dort gewesen. Da werden wir uns aber auch dann ausführlich dort auslassen. Aber GTA an sich ist natürlich etwas, was, denke ich, so auch wenn die ersten beiden Teile gut funktioniert haben, natürlich erst mit GTA 3 richtig losgestartet, seitdem das Phänomen dort geworden. Bedeutet aber nicht, dass das quasi neu erfunden wurde, alles, was dort mit GTA gewesen ist. Nee, also so Rockstar, der Entwickler der GTA-Serie, war ja früher unter einem anderen Namen bekannt. Das war DMA. Genau. DMA Design aus England, aus Leeds, glaube ich. Waren das nicht Schotten? Waren das Schotten? Waren das Schotten tatsächlich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass DMA Design Schotten waren. Die haben sich mittlerweile ja überall verteilt. Ne? Die haben Rockstar North, Rockstar Vienna gab's mal. Es gab eine Zeit lang Rockstar Vienna, die an Manhunt für die PSP gearbeitet haben oder Manhunt für die Wii oder was, Manhunt 2 für die Wii. Es kann sein, dass sie die ganzen Portarbeiten dort erledigt haben. Ich weiß nur noch vom Maniac Forum, so, wo sich dann irgendein Ex-Mitarbeiter dann ausgekotzt hat, regelmäßig. Das war wahrscheinlich die Zeit, wo ich nicht so aktiv war, aber ich habe das auch mitbekommen, dass da einer aus Maniac bei Rockstar Vienna aktiv war. Ja. Genau. Aber das war natürlich, nachdem Rockstar richtig explodiert ist, vorher bekannt als DMA Design, als kleines Entwicklerteam aus England, hatte aber, bevor sie mit der GTA-Serie quasi auf Gold gestoßen sind, aber auch schon einige Hits vorher gehabt. Da brauchen wir nicht 100% jetzt ins Detail gehen, aber ich meine, das Prunkstück von DMA Design war eindeutig Lemmings. Ja, damals gewesen. Ich meine, also jeder, der mit Computern, bei mir war es mal auf dem Amiga dann da drauf gewesen, ist mit Lemmings in Berührung gekommen, und da hat sich schon dann abgesehen, dass die Leute von DMA Design schon ein bisschen Ahnung haben von dem, was sie machen. Ja, ne? Ja, definitiv. So, Lemmings, wie konnte man es, hat es ein eigenes Genre gehabt? Es war mir so eine Art, man kann es nicht erklären. Massensuizid-Genre. Ja, irgendwie ganz merkwürdig. Es ist, du kannst es nicht rein als Puzzle bezeichnen. Es ist auch mehr so ein Competitive-Ding, was du zu zweit spielen kannst, wo du, indem du möglichst viele Lemminge, die sich von alleine bewegen, ins Ziel dann geleiten musst, mit Brücken bauen und dies und jenes machen und trotzdem dann auch noch Suizid dann ausführen musst, war schon ein ganz spezielles Ding, wo ich damals schon DMA Design eigentlich gemocht habe als Firma. Habe ich auch immer, wenn ich die Powerplay oder sowas gelesen habe, da immer reingeguckt, oh, die haben wieder ein Spiel gemacht, das ist ja ganz cool. Dementsprechend hätte ich damals, wenn ich noch im PC-Bereich gewesen wäre, 97, das erste GTA rausgekommen, noch mehr da drauf geguckt, aber es ist bei mir leider unter ferner Liefen drauf. Ich weiß auch noch, genauso wie bei dir, Felix, ein Kumpel von mir hat sehr, sehr exzessiv gespielt. Ich bin damals nie wirklich reingekommen in diese Top-Down-Nummer. Ich auch nicht. Das ist, also muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich immer so ein bisschen überfordert. Ich konnte es nicht länger als 2-3 Minuten am Stück einigermaßen gut und solide spielen, bis ich dann irgendwie gestorben bin oder von der Polizei gefasst wurde. Also den Dreh rausgekriegt habe ich nicht, wie ich zum Beispiel mich mit dem Auto flüssig und störungsfrei und vor allen Dingen ohne mein Bildschirmleben zu verblasen durch die Stadt bewege. Du kannst mal deine Expertise dazu abgeben, Sebastian. Auch dieses Problem war, diese Top-Down-Perspektive war cool. Ne? Man hatte auch, dadurch, dass ein Spiel, was eigentlich sehr, sehr gewalttätig gewesen ist, es wurde ja verniedlicht, vercomicfach gehabt. Ne? Du hast ja schon sehr brutale Sachen gesehen, da bist du mit einem Auto über Leute auf der Straße drüber gerannt und so weiter, aber alle sahen aus wie kleine Mini-Pixel-Figuren, die auch noch so eine kleine Blutspur hinterlassen haben, die das wieder ein bisschen so in den Kontext gesetzt haben. Aber dadurch, durch diese Top-Down-Sicht, ich wusste nie, wo vorne, was mich da war, und ich habe mich nie getraut, wirklich schnell dort zu fahren, und dementsprechend bin ich dort nie wirklich reingekommen. Wie war das Gefühl für dich? Die Top-Down-Sicht war natürlich schon ein Problem, was ja bei GTA 3 weggegangen ist. Bei GTA 3 konntest du straight nach vorne gucken. Ja, aber GTA 1 ist ja, die Leute konnten da ja nicht wechseln, ja, die Perspektive. Die mussten also, ja von oben spielen. Das war genau, ja das Spielmerkmal. Und also das schnelle Fahren, das war dann, wurde wirklich zum Geschicklichkeitsspiel. Also du musstest halt eben wirklich schnell reagieren. Die Autos hatten für ihre Verhältnisse damals schon eigene Fahrphysik gehabt. Mhm. Also es gab halt eben langsame, es gab halt eben die schnellen Racer, die dann auch gut um die Kurven kamen. Und du musstest wirklich schon damals so ein kleines Gefühl für die Autos kriegen. Du musstest, okay, wissen, gut, wie schlittern sie um die Kurven, wie kann ich halt eben ausweichen. Ja, und dann hieß es einfach schnelle Reaktion. Du hast Vollgas gegeben, weil die Polizei hinter dir war. Und hattest keine andere Wahl, als halt eben Vollgas zu geben. Du musst natürlich ein bisschen die Karte kennen. Mhm. Also Blindfahren hat meistens dazu geführt, dass du irgendwie irgendwann gegen Wand gekracht bist oder in See reingefallen bist. Ja, und halt eben reagieren. Wenn Autos kommen, sofort reagieren. Okay, das ist es aber wahrscheinlich. Du sagst dir, die Karte kennenlernen. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist der springende Punkt. Also GTA, das wie früher, also es gab ja schon, das Spiel war ja nicht, bestand ja nicht nur aus Bitmaps, die Spielfigur schon, aber die Gebäude nicht. Du konntest ja sogar du hast es eben gesagt, man konnte nicht in die Gebäude rein, aber man konnte auf die Gebäude hochklettern, genau, über Treppen, die da am Rand waren. Und das Map-Layout ist wirklich wie ein gigantischer Spielzeug-Autoteppich, den man früher im Kinderzimmer hatte. Und ich war nicht imstande, mir das zu merken. Ich weiß noch, dass man auch regelmäßig speichern musste. Man hatte so eine Safe Houses und ich konnte mich nie orientieren. Dann haben meine Kumpels gesagt, du musst auf diese Radarwagen oder Übertragungswagen vom Fernsehen achten, weil deren Satellitenschüssel zeigt immer in Richtung des nächsten Safe Houses. Das ist ein total geiler Clou gewesen, aber hat mir nicht viel geholfen. Ich habe mich trotzdem immer wieder verfahren. Ja, da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, nehmen die Leute, die dann viel Zeit investiert hatten und genau. Wenig Zeit kommen. Ich war eben immer ein bisschen abgeschreckt, dass ich dann auch das wirklich irgendwann habe liegen lassen. In der Richtung ist aber auch, du hast vom Konzept kurz erklärt, Sebastian, natürlich, Open World ist dann natürlich der allumfassende Begriff, aber so ganz genau, was GTA 1 so ausgemacht hat, glaube ich, dann umfasst es noch nicht, weil das, was wir heute von GTA kennen, ist ja mehr so die verfeinerte Formel, ne? So ja. Mit Missionen und wirklich, dass du überall hinfahren kannst und Zeug machen kannst. Ich glaube, auf dem ersten GTA, da gab es zum Beispiel auch nicht wirklich einen klar definierten Hauptcharakter, es gab 8 Leute, die man wählen kann. Ich glaube, es gab 8 Figuren, hat sich 4 Frauen, 4 Männer. Es gab 3 Stadtabteile. Also genau, 3, genau, genau. Da gab es dann jeweils immer, also insgesamt müssten es 8 sein, weil einige sind mit in den zweiten rübergegangen. Du hattest ja 4 Telefonzellen. Genau, du hast ja 4 Telefonzellen, von denen du deine Mission holen konntest und dein Charakter war wirklich so ein namenloser Charakter. Mhm. Aber das war ja in GTA 3 dann ja auch. Der hat einen Namen in GTA 3. Hat sogar der gleiche wie in GTA 2. Ja, guck mal, deswegen rede ich ja auch über GTA 1 und 2 und genau, nicht über GTA 3. Nein, das sind natürlich auch im Nachhinein, habe ich mich dann schlau gemacht über die Serie, vor allem mit den Hauptcharakteren, wo die überall aufgetreten sind. Das erkennt man erst nach und nach, dass eigentlich diese ganzen... die Saat, die gesät wurde in den alten Teilen, dann später erst aufgegangen ist. Das weiß man aber noch nicht, wenn man mit den späten Teilen eingestiegen ist. Bei GTA 1 konntest du also 8 Charaktere dort wählen und wurdest eben in dieser Stadt dort abgesetzt. Genau. Die eine große Stadt, ich weiß nicht mehr, was die für einen übergreifenden Namen hat, aber du hast gerade erwähnt, die 3 Stadtteile. Genau. Die bestanden aus Liberty City, der erste Stadtteil, der zweite Stadtteil Vice City und der dritte. Na, wer kann es vervollständigen? Na, komm. San Andreas. Ja. Tatsächlich. Das waren die drei, genau, das waren die 3 verschiedenen Stadtteile dann auch im ersten Teil. Wenn man sich die Map anguckt, dann hat man eben wirklich Liberty City, Vice City, San Andreas. Die waren, obwohl Stadtteile einer großen Stadt selber waren, aber schon modelliert nach unterschiedlichen Städten. Genau. Mhm. Liberty City war ein bisschen diese Blockstruktur von New York. Vice City hatte ein bisschen den Look von Miami mit diesen langgezogenen Straßen und alles. Und San Andreas war natürlich ein bisschen nach L.A. modelliert. Genau. Allem drum und dran. Jedes Gebiet hatte natürlich seine unterschiedlichen Sachen und du konntest, glaube ich, noch nicht sofort in alle Gebiete reinkommen. Nein, also du musstest erst Missionen machen und dann halt eben wie bei den späteren GTA-Teilen bis zu einem gewissen Punkt und dann wird halt eben, heißt es, okay, Mission so, jetzt geh mal in die neue Stadt, dann musst du was tun. So, und das war dann der Übergang, um in den neuen Stadtteil zu kommen. Ja, und du hast auch nicht nur so klassische Missionen gehabt, eben in der Richtung, dass du einen Auftraggeber, wie später suchst und der sagt, mach mal das oder erfüll die Mission, sondern du hast dir deine Aufträge an Telefonzellen abgeholt und was diese Telefonzellen oder diese Aufträge gemacht haben, die haben nicht dann sozusagen die Story weiter primär getrieben, sondern die haben so Multiplikatoren freigeschaltet. Genau. Na, du musstest eine Punktzahl erreichen, eine gewisse Punktzahl, die du durch wirklich Anarchie und Leute kaputt fahren und Explosionen und alles dann machen kannst, die hochgetrieben wurde und die wurde durch Multiplikatoren verstärkt, deshalb hast du Missionen gemacht, damit diese Zahl schneller hochgeht, damit du in den nächsten Stadtteil kannst. Genau, das ist es. Also die Geschichte war da eher immer so sekundär, die damit erzählt worden ist. Es gab ja immer so eine kleine, ey, hier, da, der hat mich beschissen, jetzt geh mal hin und fahr seine Karre kaputt. So, wie immer. Ja, wenn man sich als Mafia-Boss rächt, dann ist es ja immer, bitte ramm mal seine Karre kaputt. Ja, man muss sehen, es gab eben noch nicht so viel in der Richtung, wie es dann heutzutage ist, eben mit den klar definierten Charakteren, sondern da stand eher das Chaos im Mittelpunkt. Genau. Das Chaos, was man anrichtet. Und in diesem Spielplatz, du hast ja ausgeführt, Felix, von wegen, wie so ein Spielzeug auf so einem Kinderteppich drauf, ne? Dass man da sich richtig austoben kann. Ja, und es hatte, und das finde ich bemerkenswert, ein Loyalitätssystem, das in den späteren Teilen über Bord geworfen wurde. Du hattest in GTA 1 und 2 ja noch die verschiedenen Fraktionen. Ich weiß nicht, wie war das in 1 auch schon so? Ich hatte immer das Gefühl, das ist ein Feature, das von dem 2er dann in 2 gab es nachher die Triaden, Triaden, Mafia, genau. War es Mafia, die Yakuza. Genau, also es gab bei Mafia, Bei Mafia, ja. Komplett anderer Podcast über Mafia. Reden wir doch jetzt über Mafia. Oh, Mafia. Nein, bei GTA 2 gab es dann halt eben diese Fraktionen und wenn du für die Aufgaben gemacht hattest, bist du in deren Ansehen gestiegen und in deren Stadtgebiete warst dann sicher, aber dafür warst du dann beim Gegenclan. Ja. Also das Steinschere-Papier-Prinzip. Ja, für eine Partei warst du neutral, für eine warst beliebt und für die andere warst prinzipiell verhasst. Wenn du da hingekommen bist, Das doch angegriffen worden. Also das, können wir, glaube ich, krass, ja. Genau, können wir, glaube ich, dann gleich nochmal präzisieren. Ne? Genau. Aber es ist, können wir gleich die Überleitung in Richtung GTA 2 dort machen. GTA 1 selbst haben wir ein bisschen ausgeführt, natürlich, wer das Spielprinzip kennt, weiß, was ihn da dort ungefähr war. Die Top-Down-Sicht, Multiplikatoren noch statt Story-Driven sozusagen, aber der Grundstein war schon gelegt. Ich glaube, Leute, die sich dann richtig ausgetobt haben, haben sich da ausgetobt. Ich meine, wie exzessiv hast du GTA 1 gespielt? Also es fing halt eben an, dass ich die Demo hatte. Die Demo ging 10 Minuten und danach ist die Demo einfach ausgegangen, aber ich konnte 10 Minuten frei spielen und das habe ich dann anfangs wirklich immer gemacht. Also, und da du in 10 Minuten ja nur 1-2 Missionen schaffst, habe ich mich einfach dann wirklich sehr lange nur damit beschäftigt, in 10 Minuten so viel zu zerstören, wie es geht. Also den Sternlevel der Polizei so weit hochzutreiben, wie es geht, und dann einfach weg, abhauen. Das war so der kleine Adrenalinkick, den ich damals gekriegt habe, den ich heute wahrscheinlich nicht mehr kriegen würde. Dieses gerade ausgewichen und Polizei rammt dich und will dich gerade fassen und du fährst trotzdem noch weg und deine Karre fängt langsam an zu brennen und so. Und das habe ich halt eben richtig lang und oft gemacht. Und dieses Spielprinzip habe ich nachher in der Vollversion eigentlich auch mit beibehalten. Also es war dann so, wenn ich Zeit zum Spielen hatte, habe ich Missionen gemacht. Und wenn ich einfach nur mal so, jetzt eine halbe Stunde, einfach nur mal reinschmeißen, Leute kaputt fahren, ich sage jetzt mal kaputt fahren, und andere Autos, also einfach nur dieses Rumcruisen und Blödsinn machen und so weiter und so fort, das habe ich sehr lange beibehalten. Und spätestens, als ich den Panzer gefunden hatte, sogar noch länger. Und die Hare Krishnas. Das Spiel war unglaublich brutal. Ja. Das war ab 16, aber in den 90ern, wer in den 90ern Videospieler war oder PC-Spieler oder beides, der wird sich an die relativ strenge BPJS, hieß sie damals, noch erinnern. Ja. Und dass die sich nicht mit GTA beschäftigt hat, aber irgendwie wenige Jahre zuvor noch Canon Fodder initiierte, das fand ich schon kurios, weil das war schon ein ziemliches Gespatze. Die hatten einen ähnlichen Look vor allem. Ja, Canon Fodder hat hier genau diese, da wollen wir es jetzt nicht darüber präzisieren, weil ich glaube, es ist noch auf dem Index. Es ist ein ganz, ganz schlimmes Spiel, das keiner spielen sollte. Ja, es ist ein gutes Spiel, aber... Ja, es ist ein Taktikspiel mit ganz kleinen Figuren, die eben dadurch, dass sie so verniedlicht klein aussehen, trotzdem durch Bluteffekte und Splatter-Effekte, dass es dadurch umso vielleicht fast schon ein bisschen brutaler wirkte. Ne? Also eigentlich wie jeder Ego-Shooter läuft rum und metzelt gegnerische Army ein. Kann ich ja auch daran erinnern, wie war das? Doom ist doch jetzt nicht mehr auf dem Index. Nein, Doom ist nicht mehr auf dem Index. Also Doom, super tolles Spiel damals. Doom, endlich Doom. Kann ich sagen. Nein, aber also, Doom konntest du ja auf diese Map zuschalten, dass es fast auch so wie so ein Top-Down-Spiel dann aussah. Ne? Ja, man konnte es auch fast so spielen mit der Map. Genau. Also manche Leute haben es auch nur dann schon mit der Map sozusagen gespielt und dieses Brutalität und ganz weit entfernte Kamera, sodass du nicht wirklich alles im Detail sehen kannst, hat sich ja nicht dann ausgehebelt untereinander. Das war so auch der Faktor von GTA. Heute würdest du lachen über den Gewaltgrad der alten GTAs. Ja, ja, aber eine kleine Anekdote, ich weiß gar nicht, ob die so interessant ist, aber als ich meinen ersten PC bekommen hatte, auf den ich lange gespart habe, mit ganz viel Prospekte verteilen, habe ich natürlich erstmal den ganzen Kram aufgebaut und das erste, was ich gemacht habe, war irgendeine Demo-CD von irgendeinem Spielemagazin einzuschmeißen und habe dann die Demo von GTA 2 installiert. Und ich habe den Fehler gemacht, meiner Mutter zu erlauben, mir dabei über die Schulter zu gucken. Und ich habe das dann gesehen. Junge, was machst du da? Ich war 14 Jahre alt und so nach 3 Minuten guckte ich dann zu ihr rüber und sie sah mich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr streng an und sagte, ich finde das nicht gut. Und da war das war halt schon so eine Ansage, weil ich habe das als 14-Jähriger überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, das ist doch gar nicht so schlimm und sieht doch vielleicht sogar lustig aus, wenn man fährt mit Autos rum. Ja. Da habe ich dann so die Grenzen dessen erlebt, was meine Eltern sehen dürfen, meinst du? Ne? Nee, vor allen Dingen, was sie auch verstehen, weil für mich war das damals auch schon ganz klar abstrahiert, aber ich glaube, für meine Mutter war das schon ziemlich krass zu sehen, wie ich so eine ganze Traube, nennt man das ja nicht mehr, so eine ganze Schlange von Joggern ummähte, die da so über die Straße walken und ziemliche Sauce Bolognese auf dem Bordstein zurückließen. Die Abstraktion ist nicht mehr da einfach, ne, wenn du dann nicht dieses Videogame-Kenntnis hast. Aber wenn es dich beruhigt, meine Mutter hat mir Probotector für NES verboten. Oh, krass. Ja. Da waren da sogar nur Roboter drin. So, wenn wir jetzt, das wird zwar ein bisschen vorgreifen, aber ich schmeiß nochmal kurz rein. Meine Mutter, ich habe auch ein Erlebnis mit meiner Mutter und GTA. in Richtung aber GTA 3 damals das jetzt nicht von wegen Verbot, also ich war damals glaube ich schon 24, 25 oder sowas. Meine Mutter hat damals um die Zeit den Führerschein gemacht und hat sich dann erstmal so beschäftigt mit Autofahren und so weiter. Und für mich als Rennspielfan war eine ganz große Komponente, speziell bei GTA 3 später, eben das Autofahren mit der Fahrphysik. Und deshalb war es auch einer der großen Faktoren, weswegen es mir Spaß gemacht hat. Ich habe es da gerade gespielt und meinte, oh, du fährst Auto? Ja, hier, fahr doch mal selbst. Ne? Da gebe ich ihr den Controller in die Hand. Okay, damit gehst du Gas, damit lenkst du. Und die spielt dann und hält tatsächlich bei der Ampel an. Ja, ne? Kenne ich auch, ja. Meine Freundin, eben, exakt dasselbe. Eben, und du denkst erstmal, so, aber daran muss ich immer wieder zurückdenken, in Richtung GTA-Erlebnis. Du hat es mir danach nicht verboten. Ich musste nur dann herzhaft lachen. Ja, die hätten das einfach mal als Fahrschulsimulator verkaufen sollen. Ja, absolut. Wäre gar keine so dumme Idee gewesen. Ja, es gibt auch ein, hatte ich dann damals gelesen, es gibt ja eine christliche Seite, die versucht, also Webseite meine ich, die versucht, Computerspiele so durchzuspielen, dass die auch mit dem christlichen Glauben vereinbar ist. Indem du keine Leute tötest und so weiter. Und die gucken, wie weit sie solche Spiele treiben können. Ja? Also und da gab es so einen Bericht damals, wo die versucht haben, GTA 3 in der Richtung zu spielen. Und die sind tatsächlich durch einen Großteil des Spieles gekommen, inklusive die Mission, ohne dass sie selbst jemanden verursachen, dass der stirbt oder dass sie ein Auto klauen. Es gab dann irgendwie so, ja, bei Stunde 15 sind wir angelangt und es hat nicht funktioniert. Aber du kannst es auch eben so spielen, wenn du willst. Ja, unter selbst auferlegten Regeln. Das sind bestimmt irgendwelche Hipster, die nur so tun, als wären sie irgendwelche fundamentalen Christen. Wahrscheinlich. Wie alle. You're listening to Head Radio. FM Stereo. The Network Show with Eddie Simmons. He's a jam. Mission 20, Castro on market for Mission 5. Castro on market for Mission 5. A 49-year-old unidentified gun went berserk last night, opening fire with a 12-gauge shotgun in a crowded downtown restaurant. A man, including three children, four others suffered serious injuries. Police reported these two incidents. No injuries for the burglary. Damage to homes and property. Lass uns mal spezifischer über GTA 2 reden. GTA 1, 97, ein kontroverses Spiel natürlich, trotz der eigentlich simplen Optik, hat aber bei Rockstar natürlich das sozusagen, die haben gemerkt, oh, das ist eine Formel, die kann gut funktionieren, die war erfolgreich, lass uns die mal ein bisschen weiterfolgen, kontroverse und eigenes Spieldesign und eigenes Open World. Zwei Jahre später, 99, gab es zwei weitere Ableger von GTA. Das eine, das kenne ich so gut wie gar nicht, ich kenne es leider nur von der Packung her, GTA London. Ja, das war ein Add-on. War ein Add-on für GTA 1, wo die Map aus dem ersten Teil ging, dass London aus dem Jahr 69, glaube ich, genau, oder so ausgetauscht wurde mit, was ich sehr irritierend vorstellen kann, wahrscheinlich Linksverkehr. Ne? Ja. Ja, mit und dem Tatsache, ja. Internet rumkrust und wahrscheinlich so roten Telefonzellen, wo du dann die Aufträge genau annimmst. Klar, alle Klischees, ne? Und auch die roten Doppeldecker-Bosse, ja, mit England-Flagge oben. Ja, und ich möchte dann auch natürlich am Ende im besten Fall die Queen irgendwie ausrauben. Wie gesagt, typisch klassisch damals Addon, du musstest das Originalspiel besitzen und diese Disc dazu kaufen, dann hast du neue Levels bekommen, eine neue Welt. Wobei ja, auf der PlayStation 1 war es nicht so, dass man das Originalspiel musste. Nee, man das nicht? Da war es natürlich. Das als Standalone raus und was ich noch anmerken wollte, bemerkenswert ist, ist das einzige GTA, das außerhalb Amerikas spielt. Stimmt. Sehr, sehr merkwürdig, weil sehr, sehr viele Spiele, speziell wenn wir auf GTA 3 zu sprechen kommen, sowas wie Driver, hat sich sofort aus Amerika rausgewagt mit den kommenden Teilen, dass du sowas wie Rio hattest oder andere Spiele wie Midnight Club spielen in Tokio und was auch immer du dort anstellen kannst. Das einzige Mal, dass GTA nicht eine amerikanische Stadt sozusagen verballhornt oder irgendwo auf dem US-Kontinent dann spielt, war tatsächlich GTA London, merkwürdigerweise. Ja. Die haben wahrscheinlich an den Verkaufszahlen gesehen, dass es nicht so cool war und haben gesagt, oh, jetzt bleiben wir in Amerika. Es kann doch ja sein. Oder die erbosten Eltern, die natürlich das Konzept eines Add-ons nicht kennen und sich dann das Spiel dann für die kleinen Filios kaufen. Und dann auch sagen, ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut und spielen kannst du es trotzdem nicht, weil du das erste gar nicht hast. Aber ein weiteres Add-on gekommen und im gleichen Jahr gab es dann auch noch die Fortsetzung GTA 2. Da haben wir ein bisschen schon in der Richtung drüber gequatscht. Ich habe mich gestern nochmal in Vorbereitung auf den Podcast da ein bisschen wieder drüber schlauer gemacht und tatsächlich gemerkt, im zweiten Teil natürlich, der noch immer noch von der Top-Down-Perspektive ist und sehr, sehr viele Elemente aus dem ersten nimmt und dort verfeinert, sind aber schon sehr, sehr viele Sachen, die du später auch fast exakt in der Form in GTA 3, Vice City, San Andreas und so weiter dort wiedergefunden hast. Das erste, der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter ist derselbe Hauptcharakter wie in GTA 3. Der hat einen Namen, den wusste man lange Zeit nicht, weil man dann die Connection nicht direkt gemacht hat. Der heißt Claude Speed. Also ja, Claude, auf den wäre ich nicht gekommen. Nee, Claude, ja. Claude Speed heißt er, also nicht wie Claude, sondern Claude. Speed ist ja Aushilfsgangster oder sowas. Der war im zweiten Teil noch nicht so definiert, im dritten zwar auch nicht, aber man hat ja nach und nach mehr bei ihm erfahren durch Cameos und was auch immer dann dort passiert. Ja, der da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Genau, der stoische Aushilfsgangster sozusagen, der dann im Mittelpunkt steht. Du hast also keine eigenen Figuren, die du mehr, also acht Figuren, aus denen du aussuchen kannst, sondern der war der zentrale Charakter mit seiner prototypischen Lederjacke und seinen Khaki-Pants oder sowas konnte man als kleine Figur schon so erkennen. Und dort wurde das Gameplay ein bisschen anders aufgebaut. Du hattest nicht mehr diese reine Punktestruktur, glaube ich. Oder war das immer noch so gelegt? Oder musst du immer noch auf Punkte dann ballern, damit du dann durch die Stadthalle kommst? Wie war das, Sebastian? Jetzt überlege ich gerade. Nein, da hast du recht. Das war nicht mehr so. Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Guck also, lieber nochmal nach. Aber ich meine, das war halt eben nicht mehr so. Nee. Das war es nicht. Also es war halt eben, ja, neue Grafik. Was auch neu war, wenn du Gas gegeben hast, ist die Kamera rausgezoomt und hat den Bildschirm vergrößert. Was sehr hilfreich war, glaube ich, dass du dann mehr sehen kannst. So. Nein, das war im ersten nicht so. Ich glaube, ich hatte das eben erwähnt, nämlich, dass die Kamera rein und rauszoomt. Aber nicht drauf wetten, aber soweit ich das in Erinnerung habe, war das nicht erst beim zweiten Teil nämlich. Und das ist ja jetzt bei mir auch schon 20 Jahre her. Es ist ein sehr, sehr hilfreiches Feature, vor allem wenn du dann, das hast du später bei GTA 3, da gab es ja auch die Top-Down-Sicht, die man wählen kann. Da ist die Kamera auch zum Glück ein bisschen hochgegangen. Wenn man schneller gefahren ist. Genau, weil einfach du hast einfach das nötige Mehr an Übersicht, was du gehabt hast. Das ist gameplaymäßig dazu gekommen. Es gab Unterschiede, es gab zwar keinen direkten Tag- und Nachtwechsel, glaube ich, innerhalb des Spiels, aber es gab zwei Settings, in denen du das Spiel ablaufen lassen kannst. Es gab das, ich glaube, Noon oder das Dusk-Setting. Das heißt, es sah entweder aus, als ob du in der Nacht fährst mit vielen Lichteffekten oder es sah so aus, als ob du bei Tag fährst. Also die Nachtversion sah natürlich ein bisschen cooler aus, hat viel mehr Lichteffekte gehabt, war aber auch wesentlich anstrengender dafür für die PCs, um das ablaufen zu lassen, sodass du mit einem leichten PC, mit einem nicht gut ausgerüsteten, könntest du das Tagessetting laufen lassen. PlayStation-Version, die ist davon gegangen, die lief nur im Tagessetting. Das heißt, du konntest da nicht zuschalten, dass du dann so Nachtfahrten hast mit Lichtern und zum Beispiel die Dreamcast-Version, die es später davon gab, die lief nur im Nachtsetting. Da hat man die Power direkt ausgenutzt. Ja, das sind so Sachen, das hat mich auch gewundert, dass sie dann so einen Aufwand gemacht haben, so ganz, ganz viele unterschiedliche Versionen dort zu basteln. Es gab grafisch einige Unterschiede. Die Gangs sind, glaube ich, aber das Größte, was dort neu dazugekommen sind. Ich habe es dann ausgeführt in der Richtung. Es gab eben dann erstmals rivalisierende Gangs, die jeweils gewisse Gebiete dann dort bestimmt haben mit ihren, dass die herumlaufen und marodieren und dass die mit eigenen Karren jeweils unterwegs sind und die Stadtteile patrouillieren. Und du konntest dich, je nachdem Schere, Stein, Papier Prinzip, wenn du dich mit den einen gut gestellt hast, die hatten aber ihre Todfeinde auf der anderen Seite, sobald du in deren Gebiet gegangen bist, da wollen sie sofort abmucksen und ist gleich dann richtig die Kacke am Dampfen. Das war ja auch immer das Lustigste. Das sind immer direkt zu den Gegnern. Lieblingsgang oder verhasster Gang? Welche Gang ist euch denn am meisten in der Erinnerung geblieben? Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Also ich muss sagen, bei mir wirklich die Yakuza. Ja, die hatten einfach auch die cooleren Karren. Ja, wie hieß die Marke? Maibatsu, glaube ich, oder so, ne? Genau. Ja. Die gibt's auch heute noch in den modernen GTAs. Genau, die ist auch in den modernen GTAs. Alle Automarken aus den älteren, also fast alle. Eine erstaunlich große Auswahl von denen. GTA oder Rockstar im Speziellen hat ja sozusagen, weil diese Spiele ja nicht nur reine Action-Spiele oder reine Open-World-Spiele sind, sondern das wird mit den späteren Sachen dann auch deutlich, natürlich immer zu einem guten Teil auch Gesellschaftskritik, die geübt wird. Und da das Interessante daran, dass man das macht, indem man wirklich ein brutales Videospiel dann drumherum bastelt. Aber du hast sehr, sehr viele Sachen aus der richtigen Welt, die dann verballhornt werden mit eigenen Namen. Da gibt es das Bier, das heißt Pisswasser und so weiter. Das gab es schon in den früheren Teilen? Nicht ganz in den früheren, aber das habe ich jetzt exemplarisch als Beispiel mal genannt. Ne? Oder eben, dass du eine Verballhornung der Yakuza dann dort hast. Später die Radiosender, die dazugekommen sind. Die Radiosender gab es schon in den ersten beiden Teilen. Die hatten allerdings keine Moderation, sondern nur unterschiedliche Instrumental-Genres. Es waren ja keine richtigen Songs, aber so Klangteppiche, die nach Genres verschieden waren. Stimmt, es gab einen Techno-Kanal, es gab einen Rock-Kanal, aber das war dann halt so wie bei unserer Pump-Audio-Box, so ein bisschen, bisschen GEMA-freie Mucke, die selber eingedüdelt haben. Glück hat sich das ja auch ein bisschen verbessert. Aber gut, dass ihr mich nochmal darauf angesprochen habt, auch ein großes Feature. Es hatte nicht einen klassischen Soundtrack per se, sondern um diese Integrität zu bewahren, dass du eben dort durch eine richtige Welt dort fährst und dieses Gefühl zu bekommen, das wird dann eben nicht gebrochen, sondern sobald du in ein Auto einsteigst, gibt es da unterschiedliche Radiosender, genau, die du durchschaffeln kannst. Und du kannst dann eben schauen, was du dann hören willst oder wie du deine Mission machst. Also viele haben bestimmt Missionen aus den einzelnen GTAs im Kopf, wo dann entsprechend die Musik gelaufen ist und assoziieren das dann damit. Ne? Ja, bis heute auch ein Merkmal von Rockstar Open World Spielen, die grandiose Verbindung zwischen Musik und Bild. Also dem, was man macht und dem, was man hört. Und dass man es bei GTA selber bestimmen kann. Es war ja auch in den Top-Down-GTA-Teilen so, dass bestimmte Autos mit der jeweiligen Musik des Milieus des Fahrers übereinstimmten. Also wenn du in so ein Gang-Auto gestiegen bist von der hispanischen Gang, dann kam dann halt auch entsprechend Latino-Mucke. Und bei den Yakuza, keine Ahnung, Techno oder so. Bei den Mafia-Leuten bei GTA 3 war es dann, hast du klassische Musik gehört, den Klassik-Sender zum Beispiel. Ja. Also immer sehr, war schon automatisch dorthin getunt. ich weiß noch nicht, ob du das bei dem PC, bei den alten Teilen machen konntest. Ich fand es immer sehr interessant, Custom-Soundtracks nochmal mit dazu zu packen. Das konntest du bei den alten leider noch nicht machen. Ne? Also es gab ein paar Gewiefte, die einfach die Audiodateien ersetzt haben, aber das ging nicht so einfach, weil die mussten dann irgendwie auch, glaube ich, die exakte Größe und die exakte Länge haben. Also konntest du nicht einfach umschreiben. Mhm. Also sicher ein paar kluge Köpfe haben sich damals garantiert reingefuchst und das geändert. Aber das hast du damals auch nicht so mitgekriegt. Da gab es noch kein wirklich Internet und YouTube, wo man das dann zeigt. Nee, da hat irgendwelche haben es gekonnt, nur man selbst konnte es dann dementsprechend. Ich konnte es absolut nicht. Genau, ich habe es gerade noch mal kurz nachgeprüft. Das Punktesystem war immer noch da bei GTA 2 von GTA 1, dass man einen gewissen Punkt, also Punktezahl erreichen musste, durch Missionen erfüllen, dass man dann in den nächsten Stadtteile kann. Das aber natürlich dann noch verfeinert durch diese Gangs-Missionen machen, die dann einen eben in Ungnade fallen lassen und dann drumherum machen lassen. Zu GTA 2 Claude Speed als der Hauptcharakter. Es gibt einen knapp 8-9-minütigen Kurzfilm, GTA 2 The Movie heißt er, gedreht mit richtigen Schauspielern und der zeigt sozusagen so das Leben von Claude Speed in GTA 2, ne? Wie er dort von Gangs wegläuft, die ihn mit einer Kettensäge verfolgen, wie er, was weiß ich, Drogen klaut von den Yakuza und die dann an andere Leute verscherbelt, an die Russen und so weiter. Und ich will es jetzt nicht spoilern, was dieses Movie ist jetzt ja auch nochmal verlinkt an dieser Stelle im Blog. Ist sehr interessant, das nochmal zu schauen, was dort passiert. Hat auch ein nettes Ende. Eine Sache, an die ich gerade nochmal denken muss, das kommt auch im Video dort einmal vor, es gab dort eine Elvis-Imitatoren-Bar oder irgendwie sowas, so eine Elvis-Bar. Es gab auch Elvis, die rumgelaufen sind. Genau, so wie die Jogger und wie die Hare Krishna-Leute liefen dann plötzlich so 10 Elvis so über die Straße. Stimmt. Sie tot zu fahren. Ja, ich glaube, die Elvis mussten kompensieren mit der Haartolle dafür, dass die Hare Krishna keine Haare hatten. Ja, das ist egal, alle umgefahren. Fertig. Das ist in der Richtung funktioniert. Aber hier ist das Movie nochmal verlinkt und hat auf jeden Fall, man sah, dass Rockstar wesentlich mehr an Geld investiert hat in das Spiel, weil sie wussten, die haben da echt was Großes dran. Ja. Ich muss sagen, für mich persönlich war es immer noch nicht präsent dort. Ne, GTA 2, okay, es ist der Nachfolger von dem Spiel, was ich damals ganz okay fand. Kumpels von mir auch trotzdem komplett abgegangen. Ne, speziell, du hast ja gesagt, du hast bei LANs zugeschaut. Also Multiplayer gab es auch? Seit GTA 1 und der war göttlich. Der war super. Wie hat sich der Multiplayer denn gespielt? Das war Versus und es war einfach nur Deathmatch. Also sprich, du hattest halt eben, du hattest ja bei GTA 1 schon immer so einen Pfeil, der dich ein bisschen navigiert hat. So, und da hast du dann halt eben, je nachdem wie viele Kontrahenten du hast, Pfeile. Nee, du hast sogar auch nur einen und der hat dir immer den nächsten Kontrahenten angezeigt, der dir, also am nächsten von dir ist. Und dann bist du also hin und einfach hingefahren und irgendwann zeigt dann der Pfeil entweder auf eine Person oder ein Auto und da war der Gegner und dann musstest du ihn töten. Der Gegner, also dein Kontrahent, der andere Spieler, hatte natürlich auch diesen Pfeil. Und da gab es halt eben die absurdesten Sachen, wie zum Beispiel, dass einer sich alle die ganze Zeit Autos geklaut hat, zu einer Brücke hin, die Autos an der Brücke geparkt hat und hinter diesen Autos stand so und jetzt so, ja, komm. Und dann kommst du hin und haust mit einem Raketenwerfer gegen das erste Auto und alle Autos explodieren und der ist auch tot, was er nicht bedacht hat. So, also das war super, das war damals hat man denn ja Doom und noch andere Ego-Shooter gespielt als Deathmatch. Doom und mehr. Doom 2. Doom 2. Und Doom 2. Ja. Und Doom 2, auch toll. Ja, und noch Superspiel, ein paar andere. Superspiele. Ach, so, danke Deutschland, dass ihr die von legal, ja. Wie, ist das gut. Wie die Bälle aus Stahl. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, zu der Zeit natürlich viel, also bei mir an der Schule wurde viel dann in den LANs gespielt, auch Doom und Command & Conquer zu der Zeit zum Beispiel. Ja. Aber da war so ein Spiel wie GTA als Multiplayer mit einer Top-Down-Sicht eher was Ungewöhnlicheres, muss ich mir vorstellen, neben den ganzen Deathmatches, die man sonst eben bei Doom und Duke Nukem 4D, nenne ich es mal, dann gemacht hat. Das war schon mal ein bisschen was anderes. Duke Nukem Forever. Das ist, ja. Wurde doch damals schon angekündigt. Ja, 97, stimmt, 97. Sollte es eigentlich rauskommen, glaube ich. 97 wurde es angekündigt, 98 sollte es rauskommen. Ja. Und ich fand 2001 fand ich den Trailer damals sehr gut. Der war toll. Ich habe mich auch mit dem Esel, oder? Duke Nukem Forever. Ja, ein kurzer Einschub, so jetzt, wir haben ja ein bisschen Abstand jetzt hier. Ist so die erste Euphorie, der erste Hass, ist er verklungen gegenüber Duke Nukem Forever? Weil ich bin jetzt d'accord damit, ja. Es ist vorbei, ich hab's hinter mir. Ich hab's gespielt, es also reicht. Für mich ist es, ich hab's einfach. Mehr nicht. Mehr wollte ich gar nicht haben. Ich wollte nur die dämliche Verpackung in der Hand haben. Weil und da kann man es wegschmeißen eigentlich. Und zum Spiel, ja gut, die Euphorie ist, glaube ich, bei mir schon vor 7 Jahren verschwunden. Mhm. Das war dann eigentlich ja immer so ein Running Gag für mich, wo ich dann immer geschmunzelt habe, wenn irgendwas kam. Und zum Spiel selber, also sorry, wer nach 14 Jahren immer noch erwartet, das wird das Überspiel. Also vor 14 Jahren wäre es ein Überspiel gewesen, gar keine Frage, aber... Ja, und man hätte sich schon ein bisschen schönreden müssen vor 14 Jahren von der Spielstruktur, finde ich. Ja. Aber es gab, vor 14 Jahren gab es Daikatana. Ja. You must find the Daikatana. Oh, ja. Ein großer erstmal, Klassiker. Erstmal 3 Stunden lang Frösche töten. Ja. Ich habe zum Glück Duke Nukem Forever nie gespielt. Glück und ich sehe es genauso wie Sebastian, wer nach 14 Jahren erwartet, dass da noch irgendwas Kohärentes, Spaßiges, rundum super Tolles bei rauskommt. Der ist da so ein bisschen sehr naiv. Ja, ja. Ich habe auch den ganzen Hass, der jetzt dem Spiel entgegengeschlagen ist. Ich war ein bisschen verwundert, weil ich dachte eigentlich, alle verstehen jetzt, was damit rumkommt. Da kommt ein Spiel, was aus gutem Grund die ganzen Jahre nicht rausgekommen ist, was nochmal kurz zusammengeflickt wurde, einfach um diese Neugier zu befriedigen. Einfach nochmal raus und für das, was es war, habe ich meinen Spaß gehabt, die ein, zwei Nachmittage. Ne, es war okay, es war kein wirklich gutes Spiel. War ein Retro-Klassiker. Genau, ja, exakt. Also so ein Spiel, was ich 2006 verpasst habe, damals zu spielen und jetzt nochmal nachholen konnte, aber dieser Hass war nicht ganz so wirklich gerechtfertigt. Ja, aber mal ganz ab von dem Hass, der große Gag, die unglaubliche Pointe von 14 Jahren Duke Nukem Forever ist, dass das Spiel schwarze Zahlen geschrieben hat. Da ist Take-Two mit Gewinn bei rausgegangen, nachdem George Broussard neben seinem Privatvermögen, das er komplett mit dem Vorgänger eingenommen hat, dass er da in dieses Projekt butterte, einfach das am Laufen zu halten, während er selber, glaube ich, EverQuest spielte, die sind mit Gewinn bei rausgekommen. Das ist unglaublich, dass sie 14 Jahre lang nur rumgedaddelt haben, ein scheiß Spiel rausgebracht haben und dann noch Profit machen. Ja. Irre. Es ist das schlimmste Spiel aller Zeiten. Ich kaufe die Balls of Steel Edition. Ja. Zweimal. Ich muss sagen, ich hab sie. Aber da war sie schon runtergesetzt. Ja, also so, wenn dir mal langweilig ist, klackerst du dann mit den Metallbällen ein bisschen. Nee, da war die Statue drin. Ach, die Statue war drin, und okay, nicht die Balls of Steel. Nee, doch, das ist die Ball of Steel. Achso, das sind nicht die. Achso, ich dachte, das ist die mit diesen zwei Metallbällen. Nee, das war irgendwie Promokrams. Das ist so eine Steinbüste vom Duke. Okay, ne? Die auch und jeder Comeback gebrauchen kann. Ja, ich hätte cool gefunden, wenn die so wie dieser bei Conan O'Brien, dieser Eisenhower-Becher, ne, dass das so ein Duke Nukem Bleistifthalter oder so wäre. Wäre natürlich schon ziemlich geil. Das hätte ich nochmal gut gefunden. Ja, aber das kurz eingeschoben. Züge durch mit GTA, speziell sehr viel Aufwand mit dem zweiten Teil dort gemacht. Danach hat Rockstar aber gefühlt ein bisschen Pause gemacht, weil die haben ja auch als DMA-Design, ich glaube sogar mit Rockstar war ja so quasi als Untergruppe dort gegründet worden. Ja. Die haben teilweise Spiele für Nintendo, glaube ich, gemacht. Die gehörten ja zum Dream Team, damals des Nintendo 64. Die berühmten Second Parties, die das N64 zur Superkonsole auf dem Antlitz der Erde machen. Sondern was dabei rauskam, war der sehr GTA-mäßige Nebelwerfer Body Harvest. Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Body Harvest, weil das für uns eine gute Überleitung gleich in das nächste Thema dann dort sein kann. Body Harvest war ein Spiel, was ich damals verpasst habe, auf dem N64 nicht gespielt. Hast du es gespielt? Ich auch. Ich wollte es immer haben, weil ich die Idee faszinierend fand, dass man im dreidimensionalen Raum sich mit verschiedenen, ich glaube, die haben damit geworben, 50 unterschiedliche Vehikel anzubieten, durch die Gegend zu düsen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass ich es niemals geschenkt bekam, weil es, glaube ich, bockschwer war. Mhm. Typische Nintendo 64-Krankheiten hatte und ja, also wie die meisten Spiele der N64-Ära immer noch nicht so richtig den Kompromiss rausgekriegt hatten zwischen Spielbarkeit, Balancing des Schwierigkeitsgrads und Umfang des Spiels. Also wahrscheinlich ist es auch so ein Spiel, wo du levelbasiert durch eine Semi-Open-World stolperst und ungefähr 3 Leben hast. Und wenn du die weg hast, dann musst du wieder von vorne anfangen. Hast du es gespielt, Sebastian, mal? Oder mal was davon gesehen? Ich muss jetzt ehrlich sagen. Als wie gesagt, das ist was, was selbst Konsolisten nur am Rande kennen können. Also mir sagt der Titel was, aber ich glaube, ich verwechsle es gerade. Also es gab einige Sachen auf dem N64, die ein bisschen so ineinander geflossen sind. Ja. Also nur Rocket Robo und Wheels und Space Station Silicon Valley, denke ich immer noch heute, dass das gleiche Spiel ist. Ja. Space Station Silicon Valley war ja auch von DMA. War auch von DMA, ne? War's, ja, bin ich mir relativ sicher. Bist du dir relativ sicher? Wir müssen das nochmal nachchecken, weil da weiß ich nicht genau. Body Harvest in der Hinsicht ist mir noch im Kopf eben geblieben, weil es im Nachhinein als so eine Art Proto-GTA 3 gesehen wird. Ja. Weil viele Elemente dieses in die leicht Open-Worldige, in eine 3D-Welt zu bringen, war dort noch innerhalb von dem richtigen, also in Anführungsstrichen richtigen Spiel mit Leveln und Stories und so weiter dort mit verbaut, wo es darum ging, irgendwie, dass Aliens durch die Zeit reisen und du dort denen in verschiedene Zeitperioden auf der Erde folgst, als irgendwie so der Beschützer der Erde, und dann musst du, was weiß ich, im Griechenland von 1880 irgendwie dann mit Vehikeln herumfahren und später in der Zukunft auf dem Mars oder keine Ahnung, da war auf jeden Fall viel variables Zeug gewesen, und es hat sich ein bisschen eben angefühlt wie so klassisch GTA 3. Du konntest im Vehikel einsteigen, wahrscheinlich auch schon mit der Dreiecktaste, wenn es die gegeben hätte auf dem N64 Joypad. Und da waren viele Elemente, die Minimap, die, glaube ich, unten da auch an der Seite gewesen ist, da konnte man sehen, dass da so der kleine Grundstein schon mal gelegt wurde für das, was mit den alten GTAs aus dem 2D-Bereich plus das, was mit 3D dazugekommen ist, dann in GTA 3 gemündet ist. Was danach gekommen ist. Du konntest halt nur nicht weiter gucken als 8 Meter, aber das konntest du in keinem Nintendo 64. Aber es war ja auch neblig damals in Griechenland, 1880. Ja. Ne? Was sie jetzt sagen? Also GTA 3, in Richtung GTA 3 dort hingehen. Ich habe es, glaube ich, im PlayStation und im PS2-Cast ausgeführt. Ich bin sehr, sehr großer Fan von Driver. Der Driver-Serie auf der PlayStation 1 gewesen und natürlich auf dem PC. Auch der erste Driver speziell, also eins meiner intensivsten Spielerlebnisse, der letzte Level von Driver 1. Ich habe, glaube ich, die ganze Nacht einmal von Sonntag auf Montag da gesessen, obwohl ich früh raus musste, und habe den letzten Level mindestens 7 Stunden ineinander gemacht, bis ich dann so 6 Uhr morgens erschöpft endlich den geschafft habe, wo ein Präsidentenkarre dann fliehen muss vor dem Secret Service und eine Garage einfahren muss. Eigentlich 2 Minuten Level hat mich 7-8 Stunden gekostet. Ist für mich, weil ich mit den 2D-GTA-Teilen nicht warm geworden bin, aber eben Rennspiel-Fan bin, war da auf einmal so ein Open-World-basiertes Open-World-Spiel mit Missionen, wo du in der Rolle des Undercover-Cops herumfahren musst in einer großen Stadt, ich glaube dort modelliert nach Miami müsste das gewesen sein. Das war damals Miami, es gab ja mehrere Städte, ich glaube die letzte Mission bei Driver 1 spielt in San Francisco. Stimmt, ja. Ich weiß aber nicht, ob es mehr Städte gab als Miami und San Francisco. Ich bin mir auch nicht mehr zu 100% sicher. Es müssten 3 gewesen sein. Gab es noch Los Angeles dazu oder New York? Oder war es New York, wo du mit dem Präsidenten unterwegs warst? Auf jeden Fall, es waren sehr viele Hochhäuser. Ja. Also kann es durchaus Downtown New York gewesen. Ich weiß, eine Mission hat am Hudson River gespielt, also muss New York wahrscheinlich dort auch mit dabei gewesen sein. Und das war so ein Spiel, was ich richtig, richtig geil fand damals. Ne? Also ich habe mich richtig da rein verfreit. Es war 99 rausgekommen, parallel zu GTA 2, merkwürdigerweise. Und das war die Art, wo ich sagte, hey, das ist geil, das finde ich als Rennspieler, und ich mag diesen Open-World-Ansatz, den man damals noch nicht Open-World genannt hat, aber da ist eben eine Stadt. Ja, aber das war damals eine sehr, sehr große Seltenheit und wahrscheinlich auch für die PlayStation 1, auf der Driver ja auch rauskam, eine technische Revolution, dass ein offener 3D-Raum gestreamt werden konnte, dass es keine Ladezeiten gab, keine Levelübergänge, dass du dich wirklich frei bewegen konntest. Da hat man so die ersten vorsichtigen Schritte in eine zusammenhängende Welt gewagt, wo es keine Hubworld gab, so wie Super Mario 64, wo es ja auch de facto, naja, Ladezeiten bei Modulen jetzt nicht, aber es gab schon Brüche im Spiel, gab es auch bei Driver 1, aber du konntest dich wirklich in dein Auto reinsetzen und weitestgehend die gesamte Stadt abfahren. Das fand ich auch revolutionär. Das war, also ich genieße das heute noch und ich weiß diese Freiheit sehr, sehr, sehr zu schätzen. Nur bei Driver 1 war es halt wirklich so, es war ja nicht nur im letzten Level intensiv, es war schon im ersten Level intensiv. Es war schon sehr intensiv und es hat sich immer zugespitzt. Ja, die meisten Leute haben das Tutorial nicht geschafft. Das Tutorial ist aber geil, ne? Das Tutorial ist super. Das Tutorial, wo du in dem Parkhaus eben dort deine Kunststückchen machen musst und zeigen musst, ob du der Fahrer bist, der geeignet ist, als Undercover-Cop dort diese ganzen Verbrechen zu begehen. Das ist auch ein Zitat aus dem gleichnamigen Film, an dem das Spiel angelehnt ist, an den Film Driver. War der mit Steve McQueen oder? Der war, glaube ich, nicht mit Steve McQueen. Also Driver hat sehr, sehr viel von Bullet entliehen. Thematisch. Driver ist mit Ryan O'Neill? Oder? Ryan O'Neill kann es sein, damals bevor er zur Witzfigur geworden ist. Und seine eigene Tochter anfangen. Ja, wir reden jetzt natürlich Ryan O'Neill, keiner hat Ahnung von ihm, wer das überhaupt, überhaupt ist. Ist was Doc zusammen mit Barbara Streisand. Ein lustiger Film aus den 70ern. Love Story. Oder Love Story. Großen Schnulzen-Klassiker. Genau. Egal. Gibt es diese teste dein Können im Parkhaus-Mission im neuen Driver auch wieder. Stimmt. Ja, das neue Driver ist übrigens super geil. Das war das erste Spiel, mit dem ich mich beschäftigt habe, als ich als Praktikant hier in die Redaktion kam. Und das ist spitze. Also ich habe ja sogar noch dein Interview, mich Material deines Interviews bedient. Genau, da waren Sebastian und ich bei Martin Edmondson hier und haben uns ausführlichst mal über Driver dort unterhalten und der war auch relativ offen. Das soll jetzt hier nicht groß zum Driver-Podcast werden, weil Driver das findet bei natürlich... Driver! Sicher. Genau. Da können wir eh noch ein bisschen länger drüber reden. Aber wirklich, kauft euch, wenn ihr heute noch ins Geschäft geht, kauft euch noch, es gibt ja gerade kein aktuelles GTA, kauft euch Driver San Francisco. Und das Spiel ist total untergegangen. Der Multiplayer, der ist göttlich. Absolut, ja, auch ein Spiel, wenige Autorennspiele, die mal was Besonderes mit dem Multiplayer versuchen, außer ihr fahrt alle Rennen gegeneinander. Dieses Shift-Feature, wo du von einem Auto ins andere springst. Eine Sache, die dann sozusagen Driver wieder auf Kurs geführt hat, nach so vielen Jahren, wo die dann sich versucht haben, an GTA später anzubieten, merkwürdigerweise, mit Aussteigen und Missionen erfüllen und zu Fuß. Ja, vielleicht kriegen wir da später noch so eine kurze Biege. Genau, die Biege hin, aber, kriegen wir, glaube ich, dort noch hin. Also Driver hat mit dem ersten Teil ein richtiges Brett hingelegt, mit dem zweiten das schon leider ein bisschen wieder vergeigt, im gleichen Jahr darauf, 2000. Driver 2 hat zwar alles versucht zu machen, größer, schöner, besser. Du konntest aus den Autos jetzt aussteigen und herumlaufen. Das ging im ersten Teil noch nicht. Da war alles aufs Fahren konzentriert. Also da ging es nicht um Missionen machen und Leute wegballern und so weiter. Das konntest du im ersten eben noch nicht machen. Nee. Aber beim Zweier, die Grafik war viel zu aufwendig für die PlayStation 1 damals. Ne? Die ist so dort in Schon gekommen. Du hattest da coole Stadt zwar gemerkt, mit Rio und sowas, wo du durchfahren kannst, aber irgendwie war das leider, der Zauber war verflogen. Und war das nicht sogar konsolenexklusiv? Es war, glaube ich, konsolenexklusiv. Kam jemals für PC raus? Nee, ich glaube nicht. Den ersten Teil gibt es für PC auf jeden Fall. Den dritten auch. Den dritten leider dann auch. Wir erwähnen ihn nicht. Ja. Es gibt keinen dritten. Also der Zweier war für mich eben dann sozusagen, ich glaube, das hat beim ersten Mal funktioniert, beim zweiten Mal nicht. Und deshalb, ich habe am Rande immer gehört, Rockstar baut jetzt an einem weiteren Spiel. Ne? Da gab es mal in der Videogames vielleicht mal einen kleinen Screenshot und die sind fast fertig. Ne? Aber die Grafik ist noch ein bisschen scheiße und sowas. Vielleicht können die da anbauen. Es war für mich für lange Zeit, bevor es rausgekommen ist, so ein ferner Liefentitel. Ich hatte ihn echt nicht auf dem Radar wirklich. PlayStation 2 habe ich mich sehr gefreut, dass ich die dann kaufen kann. Ich habe die relativ nah zum Release, als sie schon einmal im Preis gesenkt wurde, dann dort gekauft. Und wo sie auf 600 Mark runtergesetzt wurde? Genau, 600 Mark. Da habe ich sie mir auch gekauft. Von 869 zu Beginn, was auch ein Wahnsinn war. 869 Mark für eine Konsole. Wir rechnen mal zwei und schau, was die heute kosten. Ja. Ich weiß, heutzutage sagst du, ist ja total günstig, 400 Euro. Ne? Ja, 500 Euro mit einem Joypad. Ist ja kein Problem. Ja, für die PS3 hast du ja 600 Euro bezahlen müssen, 1200 Mark. Für die wir extra lange Überstunden machen müssten, um das leisten zu können. Ja, wenn der Sony-Präsident sagt, also der milliardenschwere Sony-Präsident sagt, macht mal Überstunden, um unsere Konsole euch zu leisten, dann sollen wir das auch gefälligst machen. PlayStation 2, GTA 3 war einer der sehr, sehr frühen Titel, die dann für die PlayStation gekommen ist. Die war zwar einige Monate draußen, jetzt kein Launch-Titel und so weiter, aber war einer meiner Launch-Titel damals für die PS2 gewesen. Ich bin in den Laden gegangen, habe 600 Mark für die PS2 auf den Tisch gepackt und drei Spiele gekauft. Ich habe mir gekauft Tony Hawk 3, ich habe mir gekauft Jack und Dexter und ich habe mir gekauft GTA 3. Oh, das sind auch alles drei große Klassiker meiner Spielehistorie. Sind alles drei große Bretter. Ich hatte mir als erstes für die PlayStation 2, also direkt mit der Konsole mit nach Hause genommen, hatte ich Gran Turismo 3 und hatte dann kein Geld mehr für eine Memory Card. Ich habe einen Monat lang Gran Turismo 3 nur im Arcade-Modus gespielt und ich war super happy. Ich fand's genial. Also das war wirklich zu einer Zeit, wo Gran Turismo noch als Systemseller durchging und einem die Augen entschuppt hat mit seiner Schönheit. Und nach einem Monat hatte ich dann genügend Geld für eine Memory Card und für GTA 3. Mir beides zusammen geholt und wurde dann 3 Wochen lang nicht mehr von meinen Eltern gesehen. Ich war nur noch in meinem Zimmer. Wie war es bei dir, Sebastian? Wie bist du an GTA 3 gekommen? Weil du hast ja einen anderen Weg dorthin gemacht. Das ist nicht so wie die Jungfrau zum Kinde, wie bei einigen hier, sondern ein bisschen anders, denke ich mal. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe mir meine PlayStation 2 wirklich gekauft wegen GTA 3. Also spricht nichts dagegen. So muss ich das sagen. So die PlayStation war so mein Launch-Titel für GTA 3. Ich glaub, so ging das vielen. Das war einfach, ich war immer noch GTA verrückt. Ich habe auch da immer noch GTA immer so Just for Fun gezockt, einfach zum Entspannen. Wir haben es auch damals, weil wir sehr viel LAN gespielt haben, dann hieß es auch immer so, oh, jetzt haben wir hier die großen Spiele vorbei. Ey, kam irgendjemand, lass mal GTA spielen, ich habe GTA hier. Und dann ging dieser tolle CD-Rolling rum und jeder hat sich das einfach rüberkopiert und bam, ging's los. Und die Vorstellung für mich, also ich war wirklich euphorisch bei jedem Bild und jedem Titel, den ich gelesen habe, diese Vorstellung, wow, GTA, dieses dein erstes Open-World-Spiel, dein Spiel, was für die Freiheit in Spielen definiert hat, kommt jetzt als 3D-Spiel raus. Ich habe da einfach unbegrenzte Möglichkeiten gesehen. Für mich hieß es, boah, das ist mein zweites Leben. Wenn ich da reingehe, kann ich exakt alles machen, was ich in der Wirklichkeit nicht machen kann. Was man sich alles ausmalt dann einfach. Ja, also es war natürlich ein bisschen, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es natürlich doch ein bisschen ernüchternd, okay. Naja, Also wenn ich jetzt, damals war es natürlich auch super, wo ich reingekommen bin, ich hatte auch Spaß, wie diese Situation, wie bei deiner Mutter oder bei meiner Freundin, halt doch an der Ampel einfach an und fahr nicht schneller als 50 Mal per Stunde, weil das so erlaubt ist. Ich habe vor allen Dingen GTAs am Anfang immer so gespielt. Ich habe die ersten 5 bis 10 Minuten, weil ich dann das war wirklich noch ein Zeitpunkt, wo ich erschlagen war von so einer Open World, wo es für mich ein totaler Flash war, in diese Situation zu kommen. Jetzt kann ich überall hinfahren, wo ich hingucken kann. Irre. Und war dann extra vorsichtig, weil ich dann immer so ein bisschen Schiss vor den Bullen hatte. Ja, du warst ja auch Driver gestählt und Driver waren die Bullen ja mal richtig, richtig heftig. In Driver waren die Bullen absolute Nazis. Also die haben auch Todesfälle in Kauf genommen, um irgendwelche Apropos Nehmann. Guck mal, wer da reinkommt. Nein, du hast gerade von Nazis und Todesfällen gesprochen. Nein. Und du kommst rein. Nein. Ich dachte, vielleicht muss ich intervenieren. Nein, ja. Zensieren, also vielleicht mir das Wort abschneiden. Zu Recht. Hat dein Kretschmer-Sensor dann ausgeschlagen und du musst mal wieder hier die PC... Schwachsinn-Sensor, ja. Du musst ja wieder die PC-Polizei jetzt machen. Ziemlich sensibler Schwachsinn-Sensor. Wir haben gerade drüber geredet, Simon... Für einen Mann, der heute mit seinem Gesicht in einen Haufen Kot gedrückt wurde. Entschuldigung. Meine Idee war, möchte ich dazu sagen. Es ist immer deine Idee. Absurd wird. Ja. Es wollte keiner. Es sollte jemand ganz anderes machen. Der Budi ist dann aber heimgegangen. Er ist krank und so. Und deswegen... ich weiß noch, der... Chris ist hier durch die Redaktion gegangen und hat alle Leute gefragt, ob das jemand machen will. Mich und ihr hat er seid nicht alle on-air geile Säue, aber das wollte dann keiner machen. Mich hat er nicht gefragt. Wow. Echt nicht? Er hat gesagt, er hat jeden gefragt. Wollte keiner ein neues Facebook-Foto haben. Ich hätte es gemacht für dich, Simon. Mir wären Leute eingefallen, die das hätten machen sollen, aber die waren leider nicht im Haus. Ja, das Geilste war, ich musste meine alten Informatik-Basic-Skills rausholen, weil ich war ja Hacker und Programmierer und hab dann so, weißt du, so mir so ein schlechtes Programmfeld gebaut, so 10, if 10 gleich bla, then go to, weißt du, und mehr kann ich auch nicht mehr. Ja. Aber es passt gerade sehr gut, Simon, weil wir haben uns gerade mit Sebastian... Ich wollte gar nicht stören, wirklich. Ja, wir haben uns gerade mit Sebastian und Felix drüber unterhalten, über die klassischen alten GTA 1 und 2. Die gekommen sind und haben gerade darüber erzählt, wie sind wir denn an GTA 3 damals so rangeführt worden? Wie war es damals GTA 3 zum ersten Mal? Und wie wir festgestellt haben, für jeden von uns war das der Grund, sich eine PS3 fast zu kaufen oder einer der Launch-Titel, um das dort mitzunehmen. Schmeiß doch mal kurz rein, Simon. No, können wir? Okay, ich wollte euch ja wirklich nicht die die Mikros stehlen. Nein, wir hatten noch ein viertes, aber das ist explodiert leider. Nee, ist okay. Ich wollte auch nur kurz meine Erfahrung zum Besten geben. GTA 3 ist lustig, dass du das gerade erwähnst, weil die ersten beiden habe ich so, die hat man halt so mal gespielt, so hat aber niemals ahnen können, meiner Ansicht nach, was da noch draus wird. So, das war einfach nur Gesellschaftskritik, ganz cool gemacht, ging primär noch um Autos und so und halt ein bisschen blutig. Aber was daraus wurde, da kam dann irgendwann, ich weiß nicht mehr welcher PR, kam zu Giga und hatte eine Vorabversion von der PS3, GTA 3, PS2, GTA 3 da. Kam aus der Zukunft. Und er kam wie aus der Zukunft. Du musst dir vorstellen, wir hatten da einen Konsolentisch, einen Max-Tisch, was quasi auch PC war, und einen PC-Tisch. Und das war das eine wenige Mal, auch Metal Gear Solid war so ein anderes Mal, dass die PCler wirklich dann da saßen, sich das angeguckt haben und gesagt haben, ey, das ist für eine Konsole echt geil. Es hat geruckelt in jeder Kurve, es sah mittelmäßig aus, aber hör mir auf, naja, mittelmäßig jetzt natürlich nach heutigem, und damals sah es schon geil aus, gebe ich zu. Aber heute ist es eigentlich echt hässlich. Und es ist man hat selbst überzeugte PCler, wie hier den Hannes Appell, der damals noch im PC-Bereich war, der wirklich alles mit Konsolen verachtet hat, war dann begeistert und hat den ganzen Abend da zugeguckt, wie wir das gespielt haben. Das ist sehr selten passiert und das ist immer ein Indikator für eine gute Grafik-Engine und ein gutes Spiel. Es ist schon was Besonderes, wenn du wirklich so viele Leute dann da in der Richtung ranbekommst. Ist wie gesagt das Hannes-Appell-Prädikat. Wer ihn noch von Giga kennt, weiß, er hat immer gegen Konsolen gewettert. Und das war echt selten unglaublich schwer, ihn mal zu begeistern für ein Konsolenspiel. Ich weiß nur noch, dass jede Kurve geruckelt hat und wir immer meinten, ja, aber das wird schon noch ausgebessert. Natürlich. Und der PR, ja, klar, das ist schon ein Preview. Sie haben es gemacht. Bis zum fünften Teil lügen die da immer noch. Naja. Es wird dann genauso in der Richtung sein. Kannst du noch bleiben oder? In der Richtung, oder? Ja, ich habe gerade mit Nils Uncharted aufgenommen und ich kann noch ein bisschen bleiben, aber ich wollte mich echt hier nicht reinquetschen. Wenn ihr nicht tust genug nicht. Mikros habt, komme ich einfach nochmal gleich wieder. Komm dann gleich nochmal rum, wir sind dann bei den... Können wir eine Pause machen? Wir können ja erstmal eine kleine Pause machen und wir machen gleich dann weiter. Ja? Also erstmal kurz dann. Bis gleich. Would you like a kitten? Have one delivered. Just log on to PetsOvernight.com and we'll send you a cute kitten overnight. PetsOvernight.com, delivering little bundles of love in a box directly to your door. Wir sind wieder zurück mit dem Podcast über... Ja, über was? Über was? Die GTA-Serie. Klatsch. Dankeschön. Ja, wir wollen die Probe auf Exempel machen, überhaupt irgendwelche Ahnung hast, worüber wir hier reden. Ja. Aber anscheinend hast du es. Genau. Na, stell dir doch mal kurz vor für die dich nicht erkannt haben jetzt mit seiner markanten Stimme. Mein Name ist Christian Gürnd, ich bin 26 Jahre alt, lebe in Hamburg und arbeite für MTV Game One. Und esse gerne diese Schnittchen. Und esse gerne Schnittchen und reichlich. Reichlich Schnittchen. Ja, genau. Ja, wir hätten Chris noch früher noch mal mit dazu geholt, weil er auch ein ausgewiesener Experte speziell in Sachen PC und Computern und so weiter dort ist und GTA 1 und 2. Haben es aber bisher nicht geschafft. Simon haben wir vorhin kurz hier gehabt. Erzähl uns du doch mal kurz, Chris. GTA 1 und 2. Deine Lieblingsspiele, ne? Tatsächlich waren sie lange Zeit Spiele, die ich zumindest sehr, sehr exzessiv gespielt habe. Ich habe tatsächlich allerdings die Konsolenversion gespielt, also PlayStation 1. Mhm. Und bin von einem Freund darauf aufmerksam gemacht worden, hey, es gibt jetzt GTA. Also damals hieß es, glaube ich, auch nur Grand Theft Auto. Die Abkürzung GTA war ja gar nicht so geläufig, glaube ich. Damals hieß es auch noch nicht, hieß es damals schon Rockstar Games? Oder hießen die da noch zu dem Zeitpunkt so, wie sie zu Lemmings hießen? Also die DMA-Design haben sich es war auch eine Rockstar-Produktion, die ganzen GTA-Sachen. Die haben sich da schon quasi in Rockstar mit abgespalten oder das als Gruppe gegründet. Auf jeden Fall hat er mir erzählt, der Daniel war das, falls er das hören sollte. Der Daniel war das und der hat mir erzählt, hey hier, du spielst doch gerne PlayStation und du hast doch gerade 50 Mark übrig, lass uns mal zusammenwerfen und dann holen wir uns das Spiel. Und es war, grafisch war es nicht imposant, ja, es war jetzt, Spieltiefe hat es auch nicht besser, aber es hat einen Heiden Spaß gemacht, durch diese verdammt große Stadt zu fahren. Also damals kam sie mir unendlich groß vor. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich war damals, wann kam es raus? Vier, also, nein. Wann kam es raus? 97. Offiziell war ich 12, 13 müsste ich gewesen sein. So alt. Darf ich nicht sagen, ne? Oder fühlst du dich nur alt? Nein, ich fühle mich nur alt. Ich fühle mich nur alt. Ja, das also, ist das an den Kopf fassen. Sag, was du willst. Ja, sagen wir, ich war 14 bis 18. Ja. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Die Kamera, also man muss sich das so vorstellen, ihr habt es ja wahrscheinlich gerade schon alles erzählt. Es war eine Vogelperspektive. Du hast es quasi nur von oben gesehen. Mhm. Und also dieses ganze 3D- Gerammel, was es heutzutage gibt. So, ey, wer hat die geilsten 3D-Effekte? Gab es damals nicht. Weißt du, es war einfach so eine Kamera, die war entweder saunah oder zu nah an deiner Karre oder so weit weg, dass es geruckelt hat. Aber auch die Missionen. Damals musstest du an Telefone gehen, da ist dann irgendwie. Ah, okay, ja, ich muss 34 Leute irgendwie finden und 32 davon irgendwie über den Jordan schicken. Schön umschmeichelt die Stimme, ne? Die hat schon. Für die Stimme, da würde ich auch morden für. Ja, für diese Stimme, da würde ich morden. Alf auf Crack oder so. Oder LSD. Und, das war Willy Tedder auf Crack. Okay, ja, genau. Oh, die Bilder müsste man anhängen. Oh ja, darf oh, man aber ganz sicher nicht. Ja, die sind hier nicht verlinkt übrigens. Ja, aber man findet ganz sicher unter Willy Tedder. Ja, Willy Tedder Cracknote findet man, was man. Genau. Und ja, auf jeden Fall bin ich darüber dann quasi in diese. In die Gangsterschiene, was ja total dumm klingt, in die Gangsterspielschiene gefahren. Mhm. Und dann kam 99 das erste Driver. Und da habe ich mir gedacht. Ein Werdegang, wie wir ihn auch gerade durchdiskutiert haben. Genau, und gut, da dachte ich mir dann. Nee, aber da dachte ich mir dann, Alter, dieses verdammte Spiel, und ich möchte jetzt aussteigen, das wäre mein GTA 3. Und dann haben sie GTA 3 released. Und da habe ich dann nicht mehr so viel gespielt. Nee, aber... Aber bis dahin, für dich war dann der Wechsel in Richtung GTA 3, auf einmal war das Feuer dann weg. Oder nee, einfach es hat sich einfach irgendwie... Es war einfach nur mal so, ne? Du bist also es hat mich nicht mehr so krass umgehauen, wie es vielleicht andere umgehauen hat, die da mit GTA angefangen haben. Weil ich das Spielkonzept ja eigentlich kannte, es wurde dann nur... quasi in die dritte Dimension verfrachtet. Das war ja eigentlich, also aus meiner Sicht war das, was ich wollte und was gerade für mich so das Feuer entflammt hat. So halt eben dieses GTA 1 und 2, wo du selber sagtest, die Grafik war damals eher bescheiden zu anderen Titeln, vor allem auf PlayStation 1. Und dann kriegst du halt eben so, boah, jetzt kriegst du GTA, aber in cooler Grafik und in 3D, in einer 3D-Stadt, wo du dich frei bewegen kannst. Hey, natürlich war es cool, aber das 3D hattest du ja quasi, du hattest ja eigentlich alle Einzelheiten oder alle Einzelteile, wenn du splittest, hattest du ja schon. Du hattest einen Driver, hattest du diese 3D-Stadt und aus GTA hattest du halt quasi das Setting. Jetzt konntest du rumrennen und das war ein bisschen verbunden. Aber, worauf ich vielleicht noch kurz zu sprechen kommen sollten, ist der grandiose Multiplayer-Modus, der PC-Version von GTA 2. Und die beiden Spiele gibt es auch momentan, glaube ich, kostenlos. Oder genau, das hätte ich verlinkt. Rockstar hat die vor etlichen Jahren kostenlos zusammen mit, ich glaube, Wild Metal oder sowas zum Download freigeben. Ist hier nochmal direkt verlinkt. Also ihr könnt GTA 1 und GTA 2 völlig legal, völlig kostenlos für den PC runterladen. Und selber spielen. Seitdem hört ihr jetzt gerade per iPhone. Dann ist blöd. Ja, dann könnt ihr es auch noch runterladen, aber nichts damit anfangen. Ja, wahrscheinlich basieren die auf Flash oder so. Also, nein, verdammt nochmal. Aber Adobe entwickelt Flash ja nicht weiter. Stimmt, jetzt HTML5 jetzt noch. Haben die auch mal die Zeichen der Zeit erkannt. Aber gut, der Multiplayer, Sebastian hat nochmal ausgeführt, ich habe den damals nicht im Multiplayer gespielt. Da habe ich ja die Shooter damals in der Schule dann im Multiplayer gehabt und die Strategiespiele. Warst du auch alt genug? Natürlich war ich. Ja, ich bin ja der alte Sack dann hier. Ja. Das passt schon gut zusammen. Aber es war doch ein eher ungewöhnliches Spiel, einfach durch die Art der Grafik. Also, na klar, Deathmatches oder sowas, aber trotzdem, so ein Top-Down-Multiplayer-Spiel hattest du selten. Ne? So ein Netzwerk-Multiplayer-Spiel. Ja, zumindest zu einer großen frei befahrbaren Stadt. Ja, wo deine Aufgaben sehr, sehr, sehr, sehr klar waren. Finde den, mach ihn kaputt. So, das war die Aufgabe. Es war quasi Deathmatch mit Autos von oben. Mhm. Aber es hat tatsächlich, es war so ein bisschen wie, es hat das Command & Conquer Renegade, also den Ego-Shooter im Command & Conquer Universum, so den gleichen Effekt. So, du spielst es natürlich nicht die ganze LAN, also du sagst jetzt nicht, hey, lass uns eine GTA 2 LAN-Party machen, das wäre total geil. Es ist eher so, lass uns mal eine Counter-Strike-LAN machen und dann, die einen essen gerade, die anderen sind auf Klo, die anderen ziehen. Machen wir nochmal eine Runde. Machen wir mal zwei Runden GTA. Und so ein Spiel ist es halt eher. Du spielst mal eine Stunde oder eine halbe Stunde und hast aber trotzdem massig Spaß. Mhm. Und es ist sehr, sehr kurzweilig. Und dafür war es halt eher gedacht. Ja. Bevor wir dich entlassen in Richtung Multiplayer, ist es eine Sache, die natürlich mit der Konsole ein bisschen verloren gegangen war für sehr, sehr viele Jahre. Hast du mal Multiplayer GTA bei den späteren Teilen auch mal kurz gespielt? Weil ich weiß, so den Kumpel von mir, den geht. Also drei, ich weiß noch nicht mal, ob 3 einen Multiplayer hatte. Der 3er hatte auf dem PC einen Multiplayer. Ich weiß nicht, ob Vice City oder San Andreas hatten wahrscheinlich dann auch einen. San Andreas sogar Koop später. Aber was für mich war, der 3er Multiplayer, ein Kumpel hat auch sehr, sehr exzessiv den gespielt. Der hatte auch diese ganzen, wirklich dieses Gefühl, du gehst kurz rein, machst du kurz was und haust dann alles weg. Ich hatte das Gefühl, mit dem 4er Multiplayer haben sie nicht ganz das getroffen oder ein bisschen. Ich bin da nicht wirklich warm geworden mit dem 4er Multiplayer. Den 4er Multiplayer, jetzt ziehen wir natürlich. Ich weiß, ich weiß. Jetzt, Spur, ja, das ist die Multiplayer-Diskussion jetzt, die wir natürlich okay, dann separat haben, sozusagen. Im Vierer hätte ich mir tatsächlich eher so eine Art Koop-Modus gewünscht, wie es Saints Row öfters mal hatte. Mhm. Oder eigentlich immer hat. Ja, wird sehr gut in Saints Row 3, der Koop. Ja, gerade in 3, aber fernab davon ist ja der GTA-Cast. Mhm. Und wer GTA stimmt. und Saints Row vergleicht, der. Ja, der schlägt auch kleine Kinder. Ist wie eine billige Strip-Show mit Clowns. Ja, und Burlesque. Also es ist irgendwie ein ganz großer Unterschied. Ja, manchmal brauchst du auch eine Strip-Show zwischendurch, aber das hat hier in dem Cast natürlich nicht so besonders viel zu suchen. Und da muss man sagen, dass der faire Multiplayer, also ich habe schon verstanden, was sie da wollten. In meinen Augen hat es aber auch dieser Funke sprang nicht über, weil diese geht auch Red Dead Redemption und sowas. Für mich sind Rockstar-Games halt eigentlich eher Singleplayer-Spiele tatsächlich. Mhm. Und für mich wäre es tatsächlich auch besser gewesen, sie hätten diesen Multiplayer-Modus, den sie hatten, der auch mal eine Woche hat Spaß gemacht. Und danach hat sich halt echt, war sehr, bei sehr... allen, ne? Eine Woche haben sie es gespielt und dann nie wieder angefasst. Genau. Also du hast ja... Immer wenn GTA rauskommt, siehst du in deiner Freundesliste, 20 Leute sind online, 19 spielen GTA. So ist es halt auf der Xbox zum Beispiel. Mhm. Und nach der Woche... sind sie entweder im Singleplayer-Modus oder sie spielen GTA nicht mehr. So, weil Multiplayer-Modus interessiert dann irgendwie nicht mehr. Sind wirklich noch diese Hardcore-Nerds, die dann GTA spielen. Und da hast du dann wieder das Problem, dass du bei vielen Hardcore-Spielen hast, wenn du dann rein switchen willst, wirst du immer erledigt. Weil die es immer zocken. Sie zocken 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Nur das, weißt du, sie kriegen auch Essen geliefert an den Tisch, einfach nur, um irgendwie keine Pause machen zu müssen. Deshalb ganz bei WoW ja auch Pizza, das Angebot da rein, genau. Dass die Pizza da geliefert wird mit dem Kommando. Und das ist halt mein Problem damit. Deswegen wünsche ich mir eher einen Koop-Modus, den sie hoffentlich jetzt in 5 integrieren. Da bin ich sehr gespannt. Aber danke, Chris, für deine Expertise in Sachen GTA PC und Multiplayer vor allem. Das ist, glaube ich, das, was uns hier noch gefällt. Und wir werden gleich nochmal dann wieder zurück sein mit weiterer Diskussion über GTA 3. Schöne creepy Stimme. Nee, danke dir. Cool. Ich muss gerade sagen, dass das Video hochgeladen ist. Also ich höre auch noch zu. Na, dann bleibt bald noch was hier und wir steigen dann wieder ein. So. Hallo, ich bin Hallo. Und dann nimmst du ihm das Mikro und sagst, Moment, wir reden wieder. Hier, fangen wir wieder an. Ja? So. Sei so. 3, 2, 1 und bitte. Eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen. Also, komm, nimm mir das Mikro weg. Nein, Maul. Has your marriage gone stale? Has the spark gone out of your love life? Looking to add a little adventure to the monotony of monogamy? Hello, I understand how 2 kids and a mortgage can take the passion out of your life. With our 3-step program, you'll rediscover romance guaranteed. Hi, my name's Phil. I've got 3 kids, 2 cars, and a mortgage. My love life was going stale, even before my wife's car accident. Then I called New Beginnings. Thanks to Fernando, I'm still married. But on Wednesday afternoons, I meet Barbara at the motel by the turnpike. See? The passion she's back. Phil's marriage is saved, and his kids will have a daddy to look up to. Call New Beginnings today. 555-9292. It will be a miracle. I guarantee it. Fernando's New Beginnings. We turn an ending into a new beginning. Wir kehren nach der Multiplayer-Diskussion wieder zurück zu unserem Hauptanliegen. Wir haben, bevor wir dann so unterbrochen wurden mit random Facts von außerhalb, wir waren bei GTA 3 gerade angekommen. Bis Simon kam und alles durcheinander haute. Aber man hat schon gesehen, GTA 3 in der Richtung bei uns allen eben ein Launch-Titel damals für die PlayStation 2 gewesen. Ja. Für mich damals noch nicht eben der Kaufgrund, weil das war mehr Tony Hawk 3 und Jack and Dexter war auch eine Sache, auf die ich mich sehr gefreut habe. Aber es hat sich dann ich musste erstmal warm werden mit Ding, aber es hat sich herausgestellt, dass das wirklich das Spiel war, mit dem ich am meisten Spaß gehabt mit großem Abstand. Vor allen Dingen, weil der Spaß sich auch dauerhaft erhalten hat. Bei Jack und Dexter war ich halt irgendwann mal durch. Ich hatte irgendwann das Spiel gewonnen. Du wolltest jetzt was sagen, Chris? Ja. Du sitzt so nervös da. Nimm doch vom Johansen das Mikro. Ja. Ich wollte nur anmerken, haben wir eigentlich über GTA London geredet? Also ja. Haben wir ein bisschen, aber nur kurz dann drüber geredet. Mir fällt da ein Stein vom Herzen. Ja, nee. Also, war London denn dein Lieblingsspiel? Tatsächlich war es vom Setting her mein Lieblingsteil von den alten. Also das ist ja das Mission Pack für 1 halt. Mhm. Gehört aber tatsächlich aufgrund des Settings zu meinem eigentlich Lieblingsspiel, ja, London 69. Das wäre auch faszinierend, wenn sie tatsächlich mal eine Zeit zurückgehen, die vor den 80ern liegt. Aber ja. Ja, irgendwo schwirrte mal so ein Gerücht herum, natürlich jetzt im Vorfeld zu GTA 5, dass Rockstar nicht mehr Period Pieces machen will, dass sie jetzt nur noch Spiele entwickeln oder GTAs entwickeln, die dann also unter dem Titel GTA, die in der aktuellen Zeit sozusagen spielen, also dass du nicht mehr so ein Vice City in den 80ern oder sowas siehst. Was ich ein bisschen schade fände. War das vor oder nach Red Dead Redemption? Ja, Red Dead Redemption, das ist natürlich eine separate Serie. Eigene Franchise, ja. Auch wenn es GTA Wild West im Endeffekt gewesen ist. L.A. Noir ist ja wahrscheinlich auch nicht. L.A. Noir ist auch ein Sonderfall. Aber sie machen nie wieder Period Pieces, das ist schon mal gut zu wissen. Aber GTA 3 hat es, glaube ich, auch schon mal, also haben wir es in der Runde ganz gut ausgeführt, in der Richtung, es hat natürlich, auch wenn es mir nicht so bewusst war, es hat viele Elemente, die GTA 2 schon gehabt hat, miteinander vermengt, was DMA oder Rockstar dann selber kurz bei Body Harvest ausprobieren und natürlich eine sehr, sehr große Portion Driver mit dabei gehabt. Driver, wo du endlich aussteigen kannst. Das war so mein Beweggrund, wo ich dann sagte, hey, tatsächlich, bei Driver habe ich es nicht vermisst, das Aussteigen, aber jetzt, wo ich es machen kann, ist es eigentlich ganz cool. Mir gefiel GTA im ersten Moment, ehrlich gesagt, in den Autos aber wesentlich besser. Ne? Weil die Steuerung, wenn du ausgestiegen bist, die war nicht ganz so, sagen wir mal, wo sie sein könnte. Naja, also das habe ich gar nicht so empfunden. Ich fand die Zu-Fuß-Steuerung in keinster Weise unbefriedigend oder hakelig oder umständlich oder so. Es wurde natürlich ein bisschen haarig, wenn du plötzlich auf Leute schießen musstest, weil das war 2002 oder 2001 ist, glaube ich, gekommen. Gott, bin ich alt. jedenfalls hatte man da noch nicht so den Kniff raus, richtig, also das lange vor Gears of War, wie man Third-Person-Schuss-Action inszeniert und umsetzt, gameplay-technisch, da hat man schon so Probleme gemerkt, die man heute noch in Rudimenten immer noch sieht, obwohl sie es in GTA 4 schon ziemlich entschlackt haben, oder kommen wir später drauf. Ich habe das sehr genossen, zu Fuß rumlatschen zu können, weil ich mir das immer erträumt habe, wenn ich zu Fuß zur Schule gegangen bin zum Beispiel. Wir hatten ja nichts damals. Weißt du, damals 6 Kilometer durch den Schnee nackig. Da habe ich mir auch vorgestellt, wie das ist, so ein Spiel zu machen, wo du einfach irgendwie durch die Gegend latscht. Das hört sich nach einem tierisch langweiligen Spiel an. Zum Glück habe ich das ja nicht entwickelt, sondern die Leute von DMA. Spazier-Simulator. Nennt sich echtes Leben, Felix, vielleicht zumal dran teilnehmen. Ja, aber das echte Leben saugt. In GTA kriege ich Geld, wenn ich Leute umbringe und habe keinerlei Konsequenzen. Ja. Wenn ich sterbe, habe ich keine Konsequenzen. Ich kann das in echt ja nicht machen. Können wir hier testen? Das können wir mal testen. Du weißt es, du hast es ja nicht ausprobiert. Du weißt es einfach nicht. Vielleicht erreichst du so einen neuen Level. Ja. Eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Zwei Fragen, die mir als Person, die GTA 3 nicht so exzessiv gezockt hat. Erstmal, ihr habt doch ganz sicher auch eigene Musik implementiert ins Spiel, oder? Ja, kurz erwähnt, das konntest du bei der PS2 noch nicht machen, das konntest du später erst mit der PC-Version und der Xbox-Version gemacht. Hab ich auch gemacht, obwohl ich sehr, sehr genossen habe, wie die Soundtracks dort gebaut wurden und gemacht wurden. Ich habe das Talk-Radio 1000-mal durchgehört mit Laszlo und die bei GTA 3 damals gewesen, die ganzen Talk-Radio-Sachen. Are you bored with man's best friend? Sorry, Fido, we're gonna have to drown you. Why not try man's first cousin? At PetsOvernight.com, we've got every primate in stock, from spider monkeys to gorillas. You'll love your new best friend. Mommy, Jim Jim bit me. Oh yeah, then you just buy them back then, okay, honey? PetsOvernight.com, delivering little bundles of love in a box directly to your door. Oh, what, that's a good commercial. I love commercials, don't you? This is Chatterbox. We are taking your calls right now. Hello, caller. You are on the air. Hi, Laszlo. Is that your real name? Of course it's my real name. Are you Hungarian? No, I'm from upstate. Are you sure that's not a fake radio name like Andy or Bobo? I thought all those radio people had fake names. Do you have a question or you just want to sit here and talk all day about my name? No, that's it. Love the show, Laszlo. Or Mark. Or John. Or Beverly. Whatever your name is. Und eine ganz wichtige Frage, cheatet ihr selbst bei GTA? Habe ich nicht gemacht. Ich. Ja. Doch, ich habe mir den Panzer besorgt, aber der Musikpart, der ist mir sehr, sehr... Der Musikpart ist mir sehr, sehr wichtig, wo du gerade darauf angesprochen hast. Ich hatte gar nicht das Bedürfnis, mir eine eigene Playlist zu machen für GTA, weil die Lieder, die ich in GTA gehört habe, beziehungsweise die Lieder, die ich im Real Life höre, die höre ich ja sowieso die ganze Zeit. Und in GTA fand ich es schön, dass man eine Zusammenstellung hatte mit Musik, die ich persönlich jetzt nicht auf CD hatte. Gerade bei Vice City war es so, die ganzen 80er-Klassiker. Das war wie ein gigantischer 80er-Jahres-Sampler mit 90 Blondie Songs und oder Atomic, so. Das ja, aber richtig gute da Auswahl. Gefreut, da hat man auch gemerkt, dass die Leute, ja, Atomic ist ein großartiges Lied, aber Flock of Seagulls war dabei, also wirklich geschmackvoll und nicht Chris schüttelt nur den Kopf, der kennt das alles gar nicht. Chart-Scheiße, die da reingebuttert wird, wie das bei vielen EA-Spielen in der Zeit war, sondern eine wirklich distinguierte Musikauswahl. Und da habe ich mir auch mal den Soundtrack gegönnt, um ihn mir auf meinem MP3-Player reinflexen zu können. Das war dann halt schön. Da habe ich GTA ins echte Leben transportiert, anstatt mein langweiliges echtes Leben in GTA zu verlängern. Ich habe mir tatsächlich Tools runtergeladen, womit man die Audio-Files von der PS2 auslesen kann, damit man dann daraus zu MP3s oder Waves machen kann aus den Radiosendern, die da sind. Gar keinen Napster gehabt? Nee. Offensichtlich nicht, ne? Nee, ich bin auch Hardcore-Gangster, ja. Ich mach das noch alles hier handgemacht von der eigens gekauften CD. Ha, so wie die coolen Leute es tun. Cool. Nee, aber speziell, was ich meinte, die Musik, wie sagen, wir haben ein bisschen eben darüber geredet, dass du dann eine der großen Weiterentwicklungen eben, du hattest zwar separate Radiosender bei GTA 2 gehabt, jetzt haben die nochmal ein bisschen mehr Charakter bekommen. Mit Werbung zwischendurch drin, mit einem kompletten Talk-Radio-Radiosender. Ja. Ja, es hat ein bisschen Laszlo was. Laszlo fand ich halt auch großartig. Dieser Laszlo-Typ, der begleitet ihn ja so ein bisschen durch die Serie, auch als quasi Figur im Spiel. Der ist tatsächlich kackenlustig. Absolut. Die Talksender, die hatten einen Humor, und normalerweise Humor in Videospielen ist eine Sache, ganz, ganz, ganz heißes Eisen. Ich spiele gerade ein Spiel, das auch versucht, durch Humor zu glänzen und das wirklich nicht schafft. Ich weiß nicht, ob dann NDA zu existiert. Ist es das, was ich denke, ist das, das hört sich gerade im Mund ein bisschen merkwürdig an, dass das Spiel versucht, ausgerechnet durch Humor zu glänzen. Ja, es hat halt so Witzchen drin, die sind allerdings ziemlich debil. Ja. Lass mal gucken, was haben wir denn heute als Datum, wenn der Cast online geht, glaube ich, geht es am nächsten Tag in den Verkauf, das Spiel. Also. Ah, okay. Also reden wir jetzt lieber nicht darüber. Ja, doch, ganz ruhig sagen. Ja, ich spiele gerade Skyward Sword. Oh, sag doch nicht, dass da was Schlechtes bei ist, da freue ich mich so sehr drauf. Der Humor ist nicht. Die Frage ist, ob da was Gutes bei ist. Da ist auf jeden Fall was Gutes bei. Da bin ich mir absolut sicher. Ein Klo. Es ist ein Klo drin. Genau, dieser Laszlo, der den Radio-DJ gespielt hat, hat, glaube ich, auch teilweise mitgeschrieben und die Regie geführt. Das ist ein, ich glaube, teilweise sogar ein richtiger DJ. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Das ist ein richtiger Komiker, ich weiß es nicht. Ja. Mitverantwortlich war eben für die ganzen, speziell das Talkradio und diese Werbespots, die gemacht wurden. Diese Art von Gesellschaftskritik, wo wir in den alten Teilen davon gesprochen haben, dass Rockstar gerne mal so Verballhornungen gewisser Marken und Eigenheiten und Elvisse, die herumlaufen. Ich wollte da auch schon sagen, es geht ja über Gesellschaftskritik hinaus. Es geht über Gesellschaftskritik hinaus in dem Sinne, als dass es ja ein gesamtes popkulturelles Universum, eine gesamte Kultur persifliert. Ja, genau. Das ist ja auch das mit den Werbespots und so weiter und mit diesen politischen Ansichten, die von verschiedenen Protagonisten in diesen Talkshows geäußert werden, ist ja eigentlich auch nur ein Abbild des Amerikas zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel entstanden ist. Ja. Das ist jetzt natürlich bei San Andreas und Vice City hinfällig, aber in GTA 4 hat man es dann auch wieder gemerkt. Ja, doch, also bei Vice City und San Andreas auch speziell. Ich meine, die Story hat sich ja auch in Richtung LA Riots und so weiter dorthin entwickelt. Ja, aber das waren dann halt auch so Geschichten aus der Zeit, die damals passiert sind. Aber genau. Zeitkritisch ist es dann in den Iterationen, wo GTA in der Echtzeit der Spieler spielt. Und das war ja bei GTA 3 auch so, aber in erster Linie wirklich durch das Talkradio. Du hattest ja in der Umgebung nicht so viele Sachen, die daran gemahnt hatten. Du hattest natürlich NPCs, die kurz mal was geschrien haben. Genau. Und die Großmütter, die immer dann Tüten an den Händen hatten, auch wenn sie Auto gefahren sind. Ja, tatsächlich. Ein sehr interessantes Detail. Nee, aber absolut in der Richtung, ich meine, in Richtung Gesellschaftskritik ist natürlich das übergreifende Thema, aber diese Satire, die vorhanden ist, die natürlich bei speziell den Kritikern ein bisschen verloren geht, eben dieser Aspekt. Die nehmen das gar nicht wahr. Da GTA 3, gerade GTA 3 zu der Zeit unglaublich heißes Eisen war und immer wieder ins Feld geführt wurde als Beispiel für, ja, keine Ahnung, die Verrohung der Unterhaltungsbranche oder so, also zumindest der Videospiele, immer so herhalten musste als Standard Gewalt-Metzel-Spiel. Da hat man gemerkt, dass die Leute das Spiel nie gespielt haben, weil die satirische Ebene ist überhaupt nicht zu erkennen. Also man muss es entweder gar nicht spielen oder mit verbundenen Ohren und Augen spielen, damit man das nicht checkt. Es ist auch ein sehr weites Feld, was dort eben mit dem Spiel geboten ist, alleine durch die Open World, durch 3D, dass du dort mehr anstellen kannst. Du kannst auch durchaus das Spiel einem Soziopathen in die Hand geben und der macht nichts anderes, als jeden Tag mit dem Baseballschläger rumzulaufen und Nutzen zu verkloppen die ganze Zeit. Ja. Ne? Und da wirst du auch keinen, wenn sie nur diese Footage dort zeigen, wirst du auch nicht sagen können, ja, man kann das im Spiel machen. Ne? Ist ja nun mal so. Ja. Es hängt nur eben davon ab, wer sich dann da dran sitzt im Spiel. Das geht eben einher mit dem Theorie. Territorium. Und diese Art von Gesellschaftskritik, diese Art von Satire, die dazu kommt, die, finde ich, einen sehr, sehr großen Teil von GTA ausmacht, neben nicht nur die Freiheit, die dann dazu kommt, der den Appeal ausmacht, der in den Stories, der in den Radiosequenzen dann dort stattfindet, die im Universum, was drumherum gebaut ist. Ohne das, glaube ich, würde GTA einfach hohl sein. Hohl. Ja, ne? Das ist würde auch Saints Row 1 würde es genau, sein. GTA 1. Eine der ganz großen Gründe, warum ich so scharf darauf war, bei diesem Podcast mitzumachen, weil genau dieses satirische Element, das fand ich damals unglaublich gut und es schafft da eine Qualität rein, wenn man das Spiel spielt, merkt, dass die Leute, die das Spiel gemacht haben, sehr, sehr firm darin sind, was amerikanische Popkultur und den Zustand der amerikanischen Gesellschaft angeht. Es ist ja auch schon bei Red Dead Redemption so gewesen, dass Konflikte aus dem jetzigen Amerika metaphorisch zumindest in Red Dead Redemption, dem Amerika der Gründerzeit vorkommen, also sowas wie Junkies oder Verbrechen und so weiter, dass sich das da immer widerspiegelt. Und bei GTA 3 hattest du ja auch sogar prominente Synchronsprecher. Also es war das erste Mal, ja, dass du sehr, sehr viele Dialog hattest. Und unter anderem hat Kyle MacLachlan eine Figur synchronisiert. Ja, er war Donald Love. Dieser industriellen Fuzzi, ja. All right, we're talking about short guys, killer bees, the Magna Carta, well, the red light on the wall is flashing, which means that the owner of the station has an important announcement to make. Let's go live to his office. Hello. My name is Donald Love. You're listening to a Love Media Station. Enjoy. Wow, man, that was deep. Gab sehr, sehr viele so High-Quality, so Hollywood-Sprecher. Das war richtig aufgezogen und vor allen Dingen, man hat gemerkt, dass das Spiel gute Autoren hat. Und es ist bis heute so, dass Spiele in der Regel nicht durchs Writing glänzen oder versuchen, durchs Writing zu glänzen. Und bei GTA ist es immer so, man sieht das ja im Vorspann, written by Dan Houser und Sam Houser und so weiter. Die sind da echt gut darin. Es gibt die Dialoge in den GTAs schon, GTA 3 sind sehr, sehr knackig, obwohl der Hauptheld nicht sprechen kann. Aber das ist sehr gekonnt. Es ist wirklich gekonnt und auf eine, ich würde schon sagen, kunstvolle Art und Weise, qualitativ hochwertig, durch die Inszenierung, durch diese Filmschnipsel und einfach wie die ganze Welt zusammenfindet. In dem Moment, wo du im Auto sitzt, einen richtig geilen Song hörst, in GTA 3 hattest du noch nicht so viele Originalsongs, aber du hattest sowas. Einigermaßen. Also du hast den kompletten Soundtrack von Scarface mit dabei. Du hattest den kompletten Soundtrack von Scarface mit dabei und wahrscheinlich irgendwelche GEMA-freien Klassikstücke. Aber das war auch schon geil genug. Dieser Moment perfekten Glücks, wo du nachts im genau richtigen Auto, auf der genau richtigen Straße. Und du hattest ja auch schon Regen in GTA 3. Mhm. Beim genau richtigen Wetter unterwegs warst zu einer Mission oder einfach nur rumgedüst bist. Und dann kam dieses Lied. Und man hatte wirklich das Gefühl, das könnte ich so gut höchstens in echt haben. Und da ich damals noch keinen Führerschein hatte, gab es halt keine andere Alternative als GTA. Deine Ersatzdroge GTA fahren, genau. Anstatt richtig Auto zu fahren. Ich war gar nicht daran interessiert, irgendeine soziopathische Seite an mir auszuleben und Nutten, um mir Geld zu prellen oder so und sie nachher zu töten, sondern ich wollte einfach nur in dem Augenblick, in diesem Spiel, zu genau dem Zeitpunkt mich richtig, richtig glücklich fühlen. Und solche Momente hatte GTA ab dem dritten Teil en masse. Bevor wir in die Details gehen, was GTA 3 wirklich neu gemacht hat und was dann mit dazu beigetragen, Missionsstruktur und so weiter und so fort. Einmal dieser Appeal, du hast vorhin ausgeführt, Sebastian, wie man GTA spielt. Ne? Die Grundsteine waren ja gelegt in den alten GTAs und ich zum Beispiel habe GTA auf verschiedene Arten gespielt. Ich bin jetzt nicht nur rumgegangen und habe nur Nutten kaputt gekloppt oder sowas, auch wenn das ein Teil des Spieles ist, den man machen kann. Ich habe einerseits gerne zwar die Mission gemacht, weil die Story mich interessiert hat und ich gerne mehr freischalten wollte und mehr Möglichkeiten bekommen wollte, aber ich habe auch super gerne dieses, ich mache jetzt mal 5 und 6 Sterne und lass mich dann von der Polizei jagen und schau, wie weit ich überleben kann. So ein richtiges Mayhem und absoluter Wahnsinn und das haben Kumpel und ich immer dann so abwechselnd gespielt und geschaut, wie weit kommen wir, einfach mal so Riot richtig gemacht. Ne? Ja, so richtige Polizeiverfolgung, es war ja so crazy und abstrus. Sobald du dort Verbrechen begangen hast, gab es ja eine Sternleiste und je nachdem hast du einen Passanten leicht angefahren, oh, die Polizei sucht dich schon ein bisschen mal, hast du einen richtig überfahren, oh, die suchen dich jetzt richtig, Autos geklaut, im Beisein der Polizei einen Polizisten erschossen, auf einmal, zack, zack, zack, kommen die Polizeihubschrauber und später das Militär und jagt dich kaputt und es war so ein Heidenspaß, da einfach, dass die Sterne hochzujagen und versuchen zu flüchten. Ja. Das war so gut. Vor allem, wenn du dich in dem richtigen Hinterhof versteckt hast. Es gab, glaube ich, eine Verzeihung, eine Unterkunft, die ging raus zu einer Tiefgarage. Mhm. Und wenn man sich da verschanzt hat, dann konnte man wirklich die Polizei auf sich zukommen lassen. Es war wirklich so wie in Diablo, sich in eine Tür zu stellen und die einfach alle wegzuklatschen. Mhm, mh. Und es einfach auf da die Spitze zu treiben. Da kamen dann wieder die Cheats. Ja, das konnte man natürlich durch Cheats dann dementsprechend verstärken. Ich glaube, ja. Viele Leute spielen auch GTA nicht nur, dass sie die Mission machen und das machen oder dass sie selber sich dann irgendwie dann die Sterne hochjagen lagen lassen, sondern GTA ab 3 hat natürlich auch einen sehr extensiven Cheat-Part drin gehabt, wo du dir quasi alle Autos spawnen kannst, die du haben kannst oder sagen kannst, Waffen. Die Polizei jagt dich jetzt, du holst dir den Panzer ja. direkt dort, du gehst gleich in den Hubschrauber in den späteren Teilen und so weiter. Ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die einfach die Story komplett beiseite lassen, einfach hingehen, die Cheats alle einschalten und einfach nur Schwachsinn anstellen. Ja. Ne? Und diese Variabilität, die speziell seit GTA 3 für mich dann eben dort in dem Genre, vor allem, was mich einen richtigen Fan des Genres hat werden lassen. Ich habe in GTA 3, ich konnte das irgendwann mal speedrunnen, tatsächlich. Ja, also Speedrun in der Richtung, ich glaube, meine beste Zeit, die ist zwar recht weit entfernt von dem, was die richtig guten Leute da machen, aber ich konnte in meinen besten Tagen so in 3,5 Stunden GTA 3 durchspielen. Und das ist ja okay, aber ich brauche... mit Cheats dann? Nee, ohne Cheats. Oh. Ohne Cheats. Na, da gab es ein paar Missionen, die dann eben wirklich kritisch waren und in Richtung zu den letzten hin, wenn es dann mit diesen großen zuspitzenden Shootouts oder ganz, ganz knallharten Rennen geht. Meine absolute Hassmission bei GTA 3, wo du über die ganzen drei Inseln fahren musst und du musst immer so Hotdog-Stände oder sowas kaputt machen. Du hast so ein super knappes Time-Limit und ich bin ein ums andere Mal, du musst da 7-8 Minuten fahren und da war das Time-Limit kaputt, so ich hätte noch 3 Sekunden gebraucht. Ne? Ich konnte es irgendwann mal so gut, dass ich dann wirklich, nachdem ich mich ausgetobt habe ein bisschen mit dem Spiel, mich ans Fahren gewöhnt habe, habe ich mich speziell auf die Mission konzentriert und dann wirklich die Stadt in- und auswendig gelernt. Das fand ich dann auch eben dann so gut. Die Stadt selber, Liberty City, natürlich basierend auf dem ersten Stadtteil aus dem allerersten GTA, vom Namen her aber natürlich eine komplett neue Stadt. An New York angelehnt, mit einer großen Brücke noch mittendrin, wo man die verschiedenen Stadtteile, zu denen man noch nicht hin kann. Es gab eben nicht mehr diese Punktestruktur, sondern alles war durch Missionen geregelt. Das heißt, du hattest eine wesentlich ausgearbeitete Story, du hast es ja ausgeführt teilweise mit Auftraggebern, die durch Hollywood-Sprecher dann gesprochen wurden. Das ist mit den späteren Teilen immer mehr und mehr geworden, also Danny Trejo und wer auch immer, der dann später Rollen spricht. Dich hat nicht mehr so eine Punktezahl hochgegangen, sondern du hast verschiedene Auftraggeber gehabt. Manche haben noch mit dem Telefon angerufen, wie klassisch man es her kannte. Ja. Zu anderen bist du hingegangen und da waren eben gut gescriptete, interessante Cutscenes gewesen. Die übergreifende Story fand ich bei keinem GTA bisher besonders bemerkenswert. Nee, das Szenische, also die Momente, wo es drauf ankommt, unterhaltsam zu sein, das hat es immer Nagel auf Kopf. Ja. Getroffen. Ja, GTA, genau, GTA 3 ist da sehr, sehr simpel eben. Es fängt damit an, du bist Claude Speed, der Hauptcharakter des zweiten Teils. Ja. Ne, aber wahrscheinlich ist es, oder einer, der genauso aussieht und genauso heißt. Ja. Und flüchtest quasi, während du mit der in den Knast gefahren werden solltest. Ja? Du hast einen Banküberfall übergangen und deine Ex-Geliebte hat dich betrogen. Ne? Und Catalina hat dich dann quasi angeschossen und du kommst her und willst dich jetzt wieder hocharbeiten, um dich an Catalina zu rächen. Wie in so vielen Spielen. Das ist ein relativ simples Setup, aber es ist eben diese Rags-to-Riches-Story. Ja. Ne? Du fängst dann als wirklich der niederste Fuzzi, der einfach nur Handlanger ist und sich sozusagen durch verschiedene Auftraggeber hocharbeiten muss, Ansehen hocharbeiten, dass du dann neue Auftraggeber dazu bekommst, bis du endlich mal bei den ganzen Obermufti, sprich bei Catalina und weiß ich gar nicht mal, welchem Syndikat die angehört hat, dann ankommst. Ne? Und das führt dich innerhalb des Spieles eben über das gesamte Stadtgebiet. Du fängst dann in der Mitte der Stadt, wo du dann neben den Italienern und der Prostitution, also hauptsächlich eben wirklich die Mafia dort, für die du dann später Aufträge übernimmst, arbeitest dich dann später zu den Yakuza weiter, die mehr in dem hier Stadtzentrum dort beheimatet sind. Und irgendwann geht es dann später raus zum Airport, wo dann viele weitere Gangs sich dann festhalten. Es gab doch auch bei GTA 3 nur 3 Gangs, oder? Das waren die Yakuza, es gab einiges, und die Latino-Gangster. Ja, es war nicht mehr ganz so ausgefüllt, glaube ich. Natürlich konntest du konntest zwar im Ansehen sozusagen bei den Gangs in Ungnade fallen, aber ich glaube, es gab nicht mehr, wenn du bei der Gang verhasst bist, hat dich die andere Gang gehasst, sondern du konntest maximal bei allen entweder nicht verhasst oder wirklich verhasst werden. Ja. Es hat nicht mehr dagegen gegriffen. Das kam, glaube ich, ja später wieder, wenn diese Gangvorwände in anderen Teilen ein bisschen hochgefahren wurden. Es gab dann ja, glaube ich, auch irgendwann bei GTA 3 oder bei allen GTAs diesen Punkt, wo du dann ja eigentlich so die andere Gang auslöscht, weil du dann bei der neuen anheuerst. So. Genau, heißt, genau. So, jetzt töten wir jetzt aber mal den Oberchef. Also ja, Salvatore, glaube ich, war es auch eine sehr schöne Mission. Du hast immer... Du hast dich quasi von Gang zu Gang gearbeitet, genau. Und hast dann immer die Leute dann nach und nach ausgelöscht, die Gangchefs, und bist quasi selber dort geworden. Also das erste Drittel von GTA, bevor du dann in den zweiten Teil kommst, fühlt sich ja fast auch wirklich an wie so ein kleiner Mafia-Film, wo du dann mit dem Mafia-Boss, der sozusagen dich an seine Seite holt, und dann erfüllst du noch hier für seinen besten Typen Tony Cipriani dann noch Aufträge, seine Mutter, die dann aus dem Fenster immer runterschreit, ist auch das erledigt und alles. Aber eigentlich beendest du diese Story und gehst dann auf einmal zum Yakuza-Film über, ne, genau. mit dem zweiten Stadtteil. Also es hat immer, alles, was du dir aufgebaut hast, ist auf einmal wieder alles weg und kriegst dann Pager hast du da ja noch. Damals gab es den Pager, richtig. Genau, keine SMS, Telefon zwar auch, aber nicht so Handy, sondern die wurde auf dem Pager durchgegeben, ne, wenn keiner hat eine Ahnung mehr, was es ist. Viele unserer Zuhörer werden wahrscheinlich nicht mehr wissen, was ein Pager ist oder ein Pager. Wie googeln jetzt Pager. Pager googeln. Wie hieß nochmal dieses von der Telekom hier, nicht Skype? Quicks hieß es, glaube ich, Quicks. Ja. Ich wollte immer eins haben. Ich hätte nicht gewusst, was ich als Elfjähriger damit hätte anstellen sollen. Das hatten die ganzen Hip-Hopper dann in den Videos, dann, die ihre Pager da quasi hatten. Muss man sich vorstellen, wie eine portable SMS-Maschine, mit der man nicht telefonieren kann. Portable SMS-Lesegerät. Lesegerät, du konntest nicht verschicken. SMS verschicken, genau. Du konntest nur welche empfangen. Und ich weiß nicht, wer zu der Zeit SMS verschicken konnte. Ich glaube, nur Leute mit einem Tastentelefon. Und die mussten das dann irgendwie nach Gehör machen oder so. Also wirklich Technik, die Welt zu Recht nicht mehr braucht. Skoll hieß es, genau, von Telekom hier. Aber es gab auch Quicks. Quicks, aber es hat gescallt. Genau, Quicks gab es auch, aber hier die Telekom hat es, glaube ich, unter ihrem Branding als Skoll verkauft. Ja. Oh, toll. Die ganzen Geräte waren ja ganz eigentlich wie ein laufender Anruf beantwortet. Du hast einfach die Nummer rangekriegt, okay, der versucht dich anzurufen. Ja. Eigentlich brauchen das, und heutzutage ist es auch nur noch in dem Bereich unterwegs, Ärzte. Ja, für die Ärzte ist es auch sinnvoller, als ein Handy dabei haben im Operationssaal. Die Bereitschaftsdienst haben, aber selbst da müssten die auch mittlerweile reich genug sein, um sich Handys leisten zu können, die denselben Zweck erfüllen. Ja. Auf jeden Fall, die Storystruktur in dem GTA 3 hatte ich eben durch diese ganzen Irrungen und Windungen dann gepackt, dass ich fand, die war eben dafür, dass es keine komplexe Story ist, durch die Charaktere trotzdem gut erzählt und vor allem eben sehr gut inszeniert. Ne? Trotz der etwas simpleren Optik. Ja, sicher, aber sie haben halt die damals hatten die Leute noch nicht mal einzelne Finger, das war einfach nur so eine Hand wie in einem Fäustlingshandschuh. So ein Blob. Ja, mit einem, nee, nicht mal einen Daumen hatten die, aber es war cool. Es gab auch viele Missionen, die ich heute noch echt mit einem wohligen Schauder zurückdenke. Zum Beispiel die Mission, wo man Geldtransporter auch durch die gesamte Stadt fahren muss und unter Zeitlimit und starkem Widerstand der Polizei, wenn man den Geldtransporter, glaube ich, klaut. Das war auch so ein schweißnasse Handinnenflächen-Moment bei mir in der Play. Ja. Was haben wir noch? Der einarmige Waffenhändler, wo du dann abholen musst und auf einmal bist du dann überfallen und musst mit ihm sein Lot sozusagen verteidigen, seinen Laden. Ja. Oder mit 8-Ball und dem explodierenden Wagen, wo du den explodierenden Banshee dann da muss man, glaube ich, Mafiosi mit oder nee, das Mafiosi-Auto, genau. Und da machst du die typische hier, Mafiosi sind zum Essen in ihrem Lieblingsladen und lässt ihn dann sprengen, indem du die Autobombe dann die Karre bringst sie in die Werkstatt und dann musst du sie ja, glaube ich, wieder zurückbringen. Und du darfst nicht anecken, weil sonst merken die Mafiosi eben, dass du dort an der Ecke was gemacht hast. Und die verfolgen einen danach, glaube ich, auch. Das war so eine tolle Mission. Es gab irgendeine Mission, wo man entweder jemanden verfolgen musste oder verfolgt wurde. Und der Trick bestand darin. Aller Mission. Ja, klar. Ja. Aber das war schon so eine umfangreichere Mission und die Lösung bestand, konnte man sich dafür entscheiden, es so zu machen. Ich habe es, glaube ich, auch so gemacht. Einfach die Einfahrt zu dem Zielpunkt von den Leuten mit Autos zustellen. Und die auflaufen lassen. Die waren so dumm, die kamen da gar nicht mal durch. Und dann hat man einfach mit dem Raketenwerfer draufgehalten, weg, Mission erledigt. Man konnte sich GTA so schwierig machen, wie man wollte, je nachdem, wie sehr man das Spielprinzip trollen mochte. Flashback FM, where every night's a dance party. This is Tony on Flashback FM. Liberty City's home for the best in disco, electro and new wave. Du hast die Option eben frei gehabt, nicht nur, dass du eben, wann du deine Mission machst, sondern wirklich auch, wie du sie erledigst. Wenn du zum ersten Mal in so eine Mission gegangen bist, dann blieb es ja relativ frei, du hattest noch kein Schema. Oh, ich muss das und das machen oder oh, ich kann da zustellen, weil da kommt er durch. Aber dadurch, dass du so viele Möglichkeiten hast, kannst du eben sehen, okay, stelle ich mich, ich muss Salvatore umbringen, stelle ich mich gegenüber aufs Dach oder snipe ihn weg oder komme ich dann volle Pulle rein und hau ihn mit dem Baseballschläger kaputt. Du hattest sehr, sehr viele Optionen, die beim ersten Mal zu machen. Je nachdem, wie du beim ersten Mal diese Mission erledigt hast, wenn du das nächste Mal probierst, und es hat immer dazu eingeladen, dass du das nochmal dann später probierst in einem anderen Safe, konntest du versuchen, das auf 1000 andere Sachen zu lösen. Ich habe auch dann einmal irgendwann mal Gänge vollgestellt und dann Granaten in Autos reingeworfen. Einfach diese Varianz, wie du es erledigen kannst, das war, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Appeal. Wie gesagt, als ich das dann später gespeedrunnt hat, hatte ich mir dann bestimmte Wege dann festgelegt. Okay, ich glaube, damit komme ich da am schnellsten oder da cheate ich mal sozusagen in der Richtung, indem ich da ein Auto davor stelle, damit der andere gar nicht erst rausfahren kann. Aber dass mir das Spiel diese Möglichkeit eröffnet hat, dass ich auch vor allem Bock hatte, das auszuloten, das spricht sehr, sehr für Spiel. Ich wollte gerade fragen, wie kommt man auf die Idee, einen GTA-Speedrun zu machen? Ich habe es einfach so oft gespielt, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, jetzt 3 Stunden, okay, in einer halben kriege ich das noch durch, zack. Ja. Schau dir an, es gibt ja speeddemosarchive.com, ja. Das sind die Speedruns dann sammeln von Spielen her aus. Ich glaube, da ist GTA 3 mittlerweile bei so einer Stunde oder so, dass jemand das in einer Stunde speedrunnen kann. Also für ein Spiel, wo ich Wochen und Monate dran gesessen habe eigentlich. Ich habe mal einen Speedrun von Demon's Souls geguckt, der das in einer Stunde durchgespielt hat. Also von Dark Souls meinst du? Wow. Ja, aber der exploitet auch sehr, sehr viele Cheats. Der exploitet viel, aber es ist trotzdem, also für ein Spiel, das den Ruf weg hat, eines der schwierigsten unserer Zeit zu sein, zumindest auf Konsole. Ja, ich bin immer sehr beeindruckt von solchen Speedrun-Geschichten, vor allem, wenn es eben nicht nur dann auf irgendwelchen Cheats im besten Fall basiert, aber wie du das Spiel verarschen kannst, was bei GTA 3, es hatte ja auch, um zu den Nachteilen kurz zu kommen, es hatte Bugs. Es hatte Fehlerchen, auch auf Konsole. Es war ein Spiel, es hat keine so Game-Ending-Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, scheiße, ich kann meinen Spielstand vergessen. Ja. Aber es hat manchmal, bliebst du mit deinem Charakter irgendwo hängen oder ist durch die Welt durchgefallen. Oder so, bist ins Wasser gefallen. Der kann ja auch nicht mal schwimmen, der Claude. Ne, Trigger haben nicht funktioniert. Ja, und auf einmal stehst du rum und irgendwas klappt dann dort nicht. Aber das Schlimmste war in GTA 3 das einzige Flugzeug, was gab. Der Dodo. Oh Gott, ja, du hast recht. Ich musste gerade auch dran denken und wollte auf den Moment warten, es zu erwähnen. Zum Fliegen gebracht. Ich auch nicht. Es soll ja gegangen sein, aber das Ding hatte ja abgetrennte Flügel. Ja. Und ich bin so oft und so lange über die Landebahn geeiert mit diesem Ding. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden meiner kümmerlichen Pubertät davon draufgegangen sind, aber dieses Flugzeug war Oh, ich war so froh, als ich in späteren Teilen richtig fliegen konnte. Ja, es ist das Steuerungsequivalent des Makos aus Mass Effect. Ne? Du kannst nicht wirklich das Ding... Ey, er hat sich wesentlich besser gesteuert als das. Ich habe den Marco sogar geliebt. Will ich an dieser Stelle oder sagen wir mal dann Halo, die in Halo 1 die Autos dann so um die Kurven vernünftig zu bringen. Auch die waren noch einigermaßen okay. Ja. Aber der Dodo war ja echt keine Flugphysik. Er hatte keine Flügel, er war eigentlich nicht dazu gedacht, dass man fliegen kann. Ich denke mal, es hätte vielleicht eine Option oder sowas dann so sein können. Das Spiel ist rausgekommen eben 2001, 2002 Anfang oder sowas in der Richtung. Ich glaube, mal was gelesen zu haben, bin mir nicht sicher, ob das wirklich 100% stimmt, aber zu der Geschichte natürlich damals dort 9/11, ne, dass es dort mal die Möglichkeit gegeben hätte, Flugzeuge zu fliegen in dem Spiel, aber dann solche Funktionen aus Spielen rausgestrichen wurden. Ne? Du weißt ja, bei Spider-Man im Film wurden die Szenen rausgenommen, die beim Empire State Building spielen. Propeller Arena von auf dem Dreamcast, ne? Das ist die einzige Version, ist bei Schobers Fritz gelandet, irgendwann mal über die Sega Tina. Durfte er nicht, ne? Oder? Nee, der hat sie verkauft an Dr. Wily. An Dr. Wily, okay. Ja, das war eine spektakuläre Transaktion. Okay, cool, aber bei Dr. Wily ist der auch in guten Händen. Der guckt sich ja auch die Ecken der Kartons mit einem Diamantenprüfer so nach. Heutzutage ist es ja sowieso hinfällig, weil sich, glaube ich, Propeller Arena online es ist mittlerweile saugen kann. Irgendjemand hat es geleakt vor einiger Zeit. Das war so ein Dogfight-Shooter und das war auch damals von Sega komplett fertig gewesen. Nicht veröffentlicht worden. Und ich glaube, da ist auch so die Flugoption, die in GTA 3 gewesen ist, damit man nicht mit dem Dodo zumindest ein bisschen was fliegen kann und damit man vor allem auch nicht die Spielewelt versucht zu verlassen, weil dann verlierst du den Eindruck, dass du überall hin kannst, weil du hast natürlich deine Grenzen irgendwann mal. Und das haben sie anders gelöst in den späteren Teilen, wo du dann wirklich fliegen konntest. Ja. Aber du kannst mit dem Ding abheben, wenn du aber nicht die perfekte Physik drauf hast, fällst du sofort wieder runter. Ein paar Pappenheimer haben das tatsächlich geschafft. Es gibt ein Video oder mehrere Videos auf YouTube, wo sie dann die Insel erreicht haben, wo im Code des Spiels das Intro abgelegt war. Ja, im Intro ist da so eine Straße, wo die Bank ausgeraubt wird. Die findet so nicht in Liberty City statt, sondern sollte irgendwo anders spielen. Das ist in der Stadt nicht direkt vorhanden. Aber da die Entwickler gedacht haben, da kommt eh niemand hin, haben sie das auf der Map sozusagen so hingepackt, als ob man mit dem Flugzeug hinfliegen können. Das haben tatsächlich welche geschafft. Man kann auch nicht den Boden berühren. Man kann da durchfliegen. Ja, ich glaube, der hat auch keine Physik oder keine Kollisionsabfrage. Er ist einfach nur vorhanden. Sehr interessant. Bei Driver 1 gab es ja sowas auch. Da konntest du in Essex oder so rumfahren. Nur einen Straßenzug. Den kannst du entweder mit einem Action-Replay oder mit einem Cheatcode freispielen. Ich kann dir sagen, in der letzten Mission haben mich bei Driver die Secret-Service-Wagen so gehauen, dass ich wirklich 100 Meter in die Luft gesprungen bin und dann durch die Barrieren der Häuser in die Häuserlöcher rein wurde ich gestoßen, durch die Physik des Spiels und war dann unterhalb der Häuser dort. Also es gibt da viele Sachen, womit dann die Entwickler nicht reden. Bei GTA konntest du eben so viel Scheiß anstellen, dass da klar einige Fehler sind, einige Sachen, die dann ausgelotet gemacht werden können und kein Spiel oder wenige Spiele wurden so sehr zerpflückt wie GTA 3. Durch die Natur des Spiels, durch die Natur der Gamer. Aber bei der PC-Version, da sind dann ja wohl alle Dämme gebrochen. Also die PC-Version von absolut. GTA müssen sich ja gar nicht mehr mit irgendwelchen Framerate-Fragen rumschlagen, sondern da geht der Wahnsinn dann erst richtig los. Vor allen Dingen durch Mods und so weiter. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass für so eine Konsole, die eigentlich nicht besonders technisch was auf der Pfanne hatte, wie die PlayStation 2, auch zur damaligen Zeit. Also damals haben die Leute auch über die Hardware-Architektur gekotzt, aber dass so ein Spiel nicht komplett verbuggt war. Weil man hat ja schon bei viel geringeren Ansprüchen und viel schlechteren Spielen so dermaßen viele Fehler drin, aber bei GTA 3, dass es einen so viel Freiheit lässt und trotzdem nicht die ganze Zeit abstürzt oder dass man durch die Welt einfach durch den Boden fällt und so weiter, da verzeihe ich halt diese kleinen kalkulierbaren Fehlerchen gerne, dass man irgendwie an der Geometrie hängen bleibt. Es passiert halt. Es gehört fast schon dazu, würde ich sagen. Ja, und wenn du Pionierarbeit leistest, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Irgendwodurch muss das ja erkauft werden und ich finde das, also in der Bilanz einfach ein Spiel, das aus gutem Grund Epoche gemacht hat und danach war halt der Begriff Sandbox-Gaming in aller Munde. Ja, GTA 3 hat aus dem Stand, trotz seiner Widrigkeiten, trotz, dass es auf der PS2 nicht ganz flüssig gelaufen ist, hat sich wirklich so wie ein Lauffeuer verbreitet, dass es eben aus dem Stand eines der erfolgreichsten Spiele ever geworden ist, System-Seller für die PlayStation 2, wo viele gedacht hätten, es wird nur Gran Turismo 3 sein, was natürlich auch dann mit dazu gehört. Du hattest auf einmal eine etablierte westliche Marke auf Konsole, die richtig rein. Vor allen Dingen ganz neues Genre begründet. Das hat man von Nintendo jetzt auch seit längerem nicht mehr gesehen. Und bei der PlayStation 2, die konnte wirklich nur dadurch ein Erfolg werden, dass sie von so guten Third Parties mit revolutionären Titeln beliefert wurde. Also jetzt nicht nur GTA, aber auch San Andreas war ja auch das meistverkaufteste PlayStation 3-Spiel. Ja, also ich habe zuletzt PlayStation 2. Ich habe zuletzt eine separate Top 5 für ein anderes Projekt gemacht, wo es um die meistverkauften Spiele geht. Und San Andreas hat sich allein auf der PS2 knapp 17 Millionen Mal verkauft. 17 Millionen, das ist eine Zahl, wo du mit den Ohren schlackerst. Ja. Ne? Also gerade, um da mal den Kontext zu setzen. Es geht in Richtung Mario Brothers 1. Genau. Uncharted 3, der mittlerweile einer der größten Blockbuster auf PS3, hat sich jetzt weltweit zu Beginn in der ersten Woche, glaube ich, 3,5 Millionen Mal ungefähr verkauft. Was auch eine Megazahl ist, aber setzt da mal die 17 Millionen allein für die PS2-Version und da kommen nochmal 4, 5 Millionen für PC obendrauf und die Xbox 1, die Version, die damals von San Andreas kommt. Also es ist wirklich, da merkt man auch, dass sich diese Blockbuster-Mentalität auszahlt, dass wenn du unglaublich viel Arbeit in ein einziges Spiel steckst, eventuell dann halt auch unglaubliche Beträge an Einkünften reinkommen. Absolut. Die haben sich ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob die auch eine GEMA haben, aber allein die Musikrechte für den Soundtrack würden bei manchen Spielen fürs gesamte Budget reichen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche iPhone-Spiele, sondern richtig ausgereifte Spiele. Genau, du siehst einfach, es sind wenige Spiele, die so wertig mittlerweile sind, wo du weißt einfach, Rockstar investiert in das Spieldesign, in die Rechte, weil die einfach sagen, oh ja, erst dadurch wird es richtig cool. Ne? Mhm. Wir lizenzieren dir ein Original Flock of Seagulls Song oder sowas dort in Spielereien, weil das ist es uns wert, um die Atmosphäre dort zu schaffen. Love Media, bringing people and the finest in entertainment together. So, das war nun Teil 1 unseres großen GTA-Plauschangriffs. Beim nächsten Mal kehren wir zurück mit allem zu Vice City und San Andreas und natürlich der großen GTA 4-Trilogie. Dazu wird zu uns die liebe Anne stoßen und uns erzählen, was sie denn so mit GTA erlebt hat. Könnt ihr also schon mal gespannt sein. Ich sage im Namen von Sebastian, Felix, Simon und Chris tschüss und wir sehen uns. Oder wir hören uns. Tonight, the TV event that will make history, Liberty City Survivor. This takes reality TV to a whole new level. We'll take 20 recently paroled guys, equip them with grenade launchers and flamethrowers, and let them hunt each other down. It's the reality show where you just might be part of the action. The game doesn't end until there's only one man left standing. Tune in nightly or watch the 24-hour live webcast, Liberty City Survivor. Natural selection has come home. All right. Hello, you are on Chatterbox. Hello, Laszlo. I'm a first-time caller. I recently moved to Liberty City from Hampshire in England. Oh, really? How do you like it? I mean, is it hard to get used to the language? You speak English pretty good. Oh, thank you, Laszlo. Yes, I do like it here. There's one thing, though, that's very different and rather worrying. When I was a boy in England, I had a nanny. She was very strict, Laszlo. Yeah, well, I mean, there's excellent child care here in America, you know. Well, I'm sure. But the thing is, Laszlo, when I was a naughty boy, I would get spanked. Nanny would spank me when I was naughty. And now Freddy needs a nanny, because when Freddy's naughty, he needs to get spanked. Well, there's some child psychologists who probably say that spanking can be harmful to a child's emotional development. Absolute rot, Laszlo. It's lovely. Freddy needs a nanny. He needs a nanny, Laszlo, because Freddy's been a very naughty boy. How old is your son? Excuse me? How old is your son? I don't have children. I can't stand the little brats. But Freddy needs a nanny. All right, that's enough of him. God, who gave this guy a green card? I've tried everything, and I just couldn't keep those extra 200 pounds off. It started to affect my marriage. She was too big for me, and I'll sleep with anything. The Abdometrix, the Thiazides, the tummy stapling. I've had my mouth sewn up, my hands chopped off. You name it, I've tried it. Yeah, except for exercising and eating right, Porky. That's right, honey. Then I found the Dormitron. Using a new technology called Biorhythmic Subconscious Gymnastics, the Dormitron exercises you while you sleep. Just strap in your arms and legs, put on the Dormitron headset, then wrap yourself in the special high-voltage electric blanket. Turn it on to 11 and burn those pounds away while you have a relaxing night's sleep. Now that I've lost 280 pounds, my husband's all mine again. That's right, honey. No more escort services for me. Don't be fat a day longer than you have to. Remember, being fat can even ruin a romantic cruise. Call Dormitron now at 1-800-SLEEP-OFF-LARD or visit www.sleepofflard.com and sleep your way to a thinner, happier you. All right, let's go over here. Hello, caller. You're on Chatterbox. Yeah? Is that Laszlo? Yes, it is. Who's this? My name ain't important. It's real unimportant, okay? No, not really. I mean, this is a radio show. People usually tell us their name. My name is real unimportant. And you want to keep being a wise guy, you'll find out just how unimportant. Like, unimportant, I just got shot in the head, unimportant. Do I make myself clear? Yes. Why are you calling in today? Because I need some advice, and I ain't doing any of that shrink shit. If you swear again, we're gonna have to cut you off. This is a family show. Sorry. I'm just a little unhappy, a bit agitated. Real angry. It's my ma. She don't think I'm a real man. Can you imagine that? I mean, I do a man's job and all, but she treats me like a little boy. All I get is, your pa this and your pa that, and you ain't a real man, Tony, and it's driving me freaking nuts. Well, Tony... Tony? How'd you know my name was Tony? You tracing this call? Because if you are, you're gonna get real intimately acquainted with what your brains look like. My name ain't Tony, okay? Okay. But my mom, she keeps going, Tony, be a real man. Stand up for yourself. Don't take no shit. But all I do is to be a good son. And I want her to show that she cares for me. Show that she loves me. And, you know, say I was a good kid. But... it seems like nothing's ever good enough for her. You know what I mean? What do I do? Well, Toad, I mean, sir, you know, in life we have a lot of obligations, and we just kind of have to face up to them. And right now, I'm obligated to play some commercial announcements. We'll be back right after this. Is your job affecting your health? Do you become fatigued? Does working take time away from family and social events like watching wrestling? There's an easy solution. Sue your boss. See, the great thing about this country is you can sue anyone for pretty much anything. And you'll probably win, or at least get a settlement. At the firm of Rakin & Ponser Personal Injury Attorneys, we can show you how falling down and howling like a sissy can result in a large damage award from your employer. We also specialize in awards for injuries suffered in auto, bus, and train accidents, and can even train you to throw yourself in front of a bus and pretend to be injured. Hey, that's why they pay for insurance. Call the law offices of Rakin & Ponser and get ready to enjoy a life of luxury. And who says that e-commerce isn't a brilliant idea? All right, speaking of brilliant, you're listening to Chatterbox with me, Laszlo. Let's go over here to the phones and see what's plaguing Liberty City. Hello, caller. You're on the air. Wow, I got through. Laszlo, I think your last few callers are a perfect example of manners in this city. People are rude, and they don't seem to care about anything but themselves. Perfect example. The other day, I stopped at the store to pick up an exercise bar because I hadn't had breakfast or lunch. So I go up to pay, and the lady's like, $1.25, please. So I get out my checkbook, and this guy behind me is like, oh, come on, lady, you don't have $2? And I said, as a matter of fact, I don't. I spent my last $2 last night buying gas at these ridiculous gas prices. And besides, who are you anyway? Can't you see that I'm wearing my I Walked for the Cure t-shirt? People are so inconsiderate. Well, you'll get no argument from me. I mean, I get every inconsiderate moron in Liberty City calling into this show. I mean, people think that I have no feelings whatsoever. Exactly. Another perfect example. The other day, I'm over at the hospital to have lunch with my girlfriend, Charisse, and this maniac comes right up on my bumper, flashing his lights, and I'm like, hey, guy, the light is red. You can't just come up behind me honking and flashing your lights. Then he gets over this megaphone and says, to the woman in the teal Maibatsu monstrosity, please move to the side. Can you believe it? I mean, who has a megaphone rigged into their car? People are so obnoxious these days and rude. I mean, I tell my nanny to teach my kids some manners. You know, I think that's a lesson to us all. A good shoe starts from the ground up. At Aris, we make high-quality footwear. In fact, you can find Aris running shoes in over 140 countries around the world. In the past, there's been some criticism about our workers. That's why I'm here at one of the Aris factories so you can meet some of them. Excuse me, sir. Do you enjoy your job here? It's fun. We get to play with knives. I see. Is there a real sense of teamwork? My friend Joey sewed his hands together. Wow. You're learning some real skills. How about the salary and benefits? Yes. Yesterday, I made a dollar. See, that's the kind of dedication we have to our employees and the quality of our shoes. Aris Running Shoes. Always running from something. You're listening to Chatterbox, where your opinion matters, or at least we say that. Let's go over here to line 4. Hello, caller. What's your name? Jeff from Rockford. Hello, Jeff. What's up? I wanted to tell you and your listeners about a once-in-a-lifetime chance to make a difference. There's a rally tomorrow evening at the park, starting at 7. Although we'll be painting banners and singing songs all night and all day to prepare for it. Then, when tens of thousands have gathered in the park, we're going to march on the town hall. Laszlo, the people have spoken, and they have said no, not in my town. So folks, if you're listening and want to make a difference, get yourselves down to the park and prepare to bring democracy back to the people. So, what's this rally about, Jeff? It's about people standing up and being counted. It's about the future. It's about telling those morons in the suits, no thanks, not in my town. Not while I have a breath in my body and hope in my soul. I will not, I cannot let this pass. Let what pass? It's about grabbing the town by the balls and saying, listen, son, it's time to put up or shut up. No more Mr. Nice Guy. No more easy solutions to difficult problems. It's about what it means to be an American. It's about giving something back. Giving what back, Jeff? Hope. Dreams. Belief. Belief in what? I mean, look, Jeff, I admire your passion. Really, I do. But what will people be marching for? What's your rally about? It's about justice, Mr. Lowe. A chance to shine and make a difference. About thousands of people walking side by side as brother marches. Only one thing on their minds. The chance to make a difference. Bring your friends. Nothing shows a man how much you mean to him more than the chance to walk together for justice. Bring your kids. They can paint signs and we'll even have a face painter and a vegan barbecue. Bring your parents. Dude, even the elderly care about tomorrow. I understand that. It sounds like a great rally, but we're not a political station, and you haven't really told us why people should do this. What is it about? Look, do you want to help or not? I don't know what I'm helping. You're helping America. What kind of patriot are you? There's a rally. You don't know what it's for, do you? It's for hope. Please come, everybody. It'll be real good. All right, you fight the power, brother. Do you live in the boring suburbs but dream of living in a lonely castle on a windswept moor? Do you long to trade in your sweatsuit for a 100-pound suit of armor and swap your SUV for a noble stallion? Do you eat microwave dinners, all the while wishing you were roasting a suckling pig at a pagan banquet? Is your next ideal home improvement a moat? Well, get ready, Liberty City! This weekend and every weekend at Liberty City Park, it's the Medieval Millennium Fair. Our band of traveling minstrels, knights, and maidens oh so fair are ready to delight you with tales of the Black Death, witch burnings, and the joys of being a feudal serf. Forget about air conditioning and modern medicine. We've got all the leeches, spells, and potions you need at the Medieval Millennium Fair. Learn the art of cooking with turnips. Yum, yum. Buy genuine reproduction medieval artifacts, including maces, double-handed battle swords, and one-size-fits-all chainmail. And this weekend only, pick up an authentic mechanical Lady of the Lake in Excalibur. It's perfect for your garden pond or swimming pool. And learn how to rid your condo of vermin using a penny whistle and a mysterious prancing German named Hans. The Medieval Millennium Fair, every weekend at Liberty City Park. You know, I really like working here. This station, it feels like my second family. Except that we have a snack machine. And I tell you, working here beats the hell out of digging sewage ditches outside Kuala Lumpur. All right, let's go to the phones. Hello, caller. You're on Chatterbox. Laszlo, man, I was listening to that English wimp you were talking to earlier. I mean, do these guys realize how wussy they sound? I mean, they have the nerve to call crackers biscuits. And they say aluminium instead of aluminum. I mean, what's up with that? They all think they sound so smart with the little funny accents. I mean, I got something for them. Speak English, you limey morons. Well, you know, I think they were speaking English before we were. The people over here were speaking Shoshone and Cherokee. Man, Cherokee Schmerokee, man. And another thing, what's up with them calling soccer football? Man, you ever watch soccer? Man, that's a boring game, man. I'll tell you what soccer is. Soccer's for little girls, man. Football, now that's an American sport. It teaches you good, wholesome American values, man, like stealing other people's land by force and wearing tight pants while you do it. What are you talking about? I'm talking about being a man, Laszlo. Something you wouldn't know anything about from the sound of things. I'll tell you, I bet you played wimpy stuff like touch football and basketball. Look, I'm running around the court bouncing the ball, and I'm 7'3". I'm telling you, man, I only play men's sports, like football and hopscotch. Hopscotch? That's a girl's game. Man, that ain't a girl's game, man. Not rugby hopscotch. Man, get me in a scrum, and I'm dangerous. I'll take anybody down. I'm the hopscotch master. I got fly skills in hopscotch. You know what I'm saying? Yeah, I mean, I kind of see your point. But, you know, you'd be a little cranky, too, if your empire had fallen apart over the last 100 years. And speaking of commerce, it's time for some commerce here. Let's go to commercials. We'll be back after this. I used to be concerned and nervous about the future. Sometimes I'd get scared before an important event such as childbirth or family funeral. Hey, sometimes you need a little help navigating life's trouble spots. That's when I discovered Equinox. After the divorce and losing little Tommy, life was getting me down. I couldn't focus on anything at work. After trying Equinox, I've been Employee of the Month 3 times in a row. I used to fall unconscious for hours at a time. Now with Equinox, I never need to sleep. Equinox is new from Zaibatsu Pharmaceuticals. Ask your doctor about Equinox today. Equinox may cause nausea, loss of sleep, blurred vision, leakage, kidney problems, and breathing irregularities. Do not take Equinox if you're operating heavy machinery, driving a car, pregnant, of childbearing age, unhappy, or have a family history of mental disorders. Equinox, softening life's harsh realities. All right, Liberty City, you are listening to Chatterbox, the show that is the number one reason for the success of the internet. All right, let's take a call. Who's on the line? Clothes. What about them? Clothes. What are you talking about? Laszlo, clothes. Clothes, Laszlo. I hate them. I just hate them. I mean, we're all about opinions on Chatterbox, which is Liberty City's premier phone-in station. But why don't you like clothes? I just hate them. They're so constricting. I mean, there's a line where clothes, and the line is a king of the jungle. So why can't I, a humble citizen, go naked? Well, I mean, I guess a lion has two distinct advantages over you. One, I mean, it's, as you say, a king, and therefore it can exercise its royal prerogative to not wear clothes. And two, it's a cat, and therefore it doesn't have to. And three, I mean, now that I think about it, if you want to try to dress a lion, you can, but I guess what we're learning is that life can be a little unfair at times. I'm naked, Laszlo. I'm naked. I really didn't need to know that. Why, Laszlo? Why? Does it offend you? I was born naked, and I'm going to die naked. I'm going to live naked. So there's nothing wrong with being naked. It's so invigorating feeling the hot leather of a chair or the cool wind from the north on your naked body. I'm going to have to cut you off. Don't you believe in free speech and free expression? No, of course you don't. All you believe in is free drinks. I'm naked and there's not a damn thing you can do about it. I'm naked and I feel so good. Well, what about winter? What do you mean? You know, I mean, what about winter when the wind blows and it's really cold? I mean, do you prance about like a ninny waiting for your privates to go blue? I was born naked and I'm going to die naked. And all shriveled up by the sound of things. Winter was invented by clothing companies. Clothes are unnecessary. They're ugly. Have you ever cooked in the nude? No, look, is this leading anywhere? Because, I mean, we've got a lot of other people waiting to talk about real things here. Nudity is real. Open your eyes. Take off your pants. Come on. Come on, Laszlo. You can be a figurehead for Liberty City Naturists. We have more members now for the first time since 1977. Nudity is back. A lot of people are into nudity and really understand the spiritual side. What? Of hanging out with loads of naked chicks? I mean, I see the fun in it, but I just think clothes have distinct advantages, like not accidentally cooking yourself, or when you're working on a building. We're not swingers. It's not about sex. It's about being one with the world. All right, dude. Groovy. Hug a rainbow. Tonight, the TV event that will make history. Liberty City Survivor. This takes reality TV to a whole new level. We'll take 20 recently paroled guys, equip them with grenade launchers and flamethrowers, and let them hunt each other down. It's the reality show where you just might be part of the action. I was grabbing a sandwich at the Happy Blimp, and all of a sudden these guys crashed through the window and started shooting at each other. I was so excited, I didn't even notice I'd been hit. After that, I was hooked on Liberty City Survivor. I watch it every day in the hospital. The game doesn't end until there's only one man left standing. Tune in nightly or watch the 24-hour live webcast. Liberty City Survivor. Natural selection has come home. Sponsored by Ammunition. Remember to put litter in its place. All right, now joining us in the studio, we have a very special guest. His new book, Karate and Digestion, has been on the top 100 self-help books for the past 3 weeks. He is the founder of Now and Zen Dojo and Organic Food Market in Trenton. His name is Reed Tucker. Welcome to Chatterbox, Reed. Why, thank you, Laszlo. It certainly is an honor to be here today. So tell me, Reed, where did you think of the idea of combining martial arts and organic food? I mean, it's kind of like putting ice cream on pizza. Both are great, but they really shouldn't be put together. Okay, Laszlo. Actually, it is nothing like ice cream with pizza. Ice cream is milk-based, as we all know, and I am lactose intolerant. And pizza, as you may know as well, is a sandwich derivative of Italian origins, but I won't go on. Martial arts are about discipline and physical empowerment, not watching football and eating junk food. You have to explore your mind and your digestive system, Laszlo. What you put in also comes out. Especially corn. What's the story with that anyway? Laszlo, I'm deadly serious now. My mentor was a 430-year-old monk who showed me the way to enlightenment through carrot juice. Okay. If you have a question for Reed, we'll be taking calls in a little bit. I think we all went through a ninja period. You know, I had the Chinese stars and the nunchucks. This is not a period, Laszlo. This is a way of life. Thanks to a strict vegan diet, I had the power of 9 men. After morning meditation and a 3-bean salad, I could chop a bus in half. Sometimes I even frighten myself. No offense, but you're kind of a scrawny, pasty dude. And it says on the inside cover of your book that you still live in your parents' basement. Okay, it's not a basement. I prefer a center for spiritual enlightenment. In chapter 17 of my book, which I know you have read, I address the dangers of cynicism. Laszlo, a closed mind is like a closed fist, and karate means open hand. But it might as well mean open mind. If you like wheatgrass, I think you'll really like my book. Well, I'm not a masticating cow, so I really don't enjoy chewing damp hay and prancing around in leggings, shouting, "Hiya!" Okay, Laszlo, I'm warning you this time. Do not make me angry. It's bad for my karma, and it will definitely be bad for your karma. I studied the martial arts so I could stand up to bullies just like you, and I encourage everyone listening out there on Chatterbox to buy my book and learn how organic food and martial arts can help you too. And I encourage anyone who needs a doorstop or a booster seat to buy it as well. Let's see who's on the phones. Laszlo, this is your final warning. Do not make me go into my Dragons Dance. Hello, caller. You are on the air. Hello, Reed. I bought your book. It really saved my life. Why, thank you. I wanted to ask about Chapter 29, Yoga, Not Yogurt. I just can't give up cheese. It's so wonderful. I've rejected chocolate milk and cat's butter out of my life. I've scooted around the house with my legs pinned behind my head for 2 days now. But my husband says I look like the chick in The Exorcist. I even put all the dairy on the top shelf of the fridge so I couldn't reach it with my legs pinned behind my head and all. But I grow weak and start knocking things down with a broom. What can I do, Reed? Do not fret, my child. We are all weak. You certainly are. Shut up, you carnivore. Why don't you go gnaw on a bone like a gorilla, Laszlo? Our ancestors didn't eat chicken wings. They lived at one with nature and their ecosystem, subsisting on a diet of nuts, berries, and leafy vegetables. Yes, and they threw stones at their own shadow and died of old age and fear at 24. Laszlo, the soul is eternal. But let me answer the question. When I'm in trouble or tempted by those all-you-can-eat breakfast buffets with huge pans of juicy bacon... Can we get some bacon in here? Laszlo, I go back to basics. I start the day with a fruity beverage, some meditation, and 6 hours of yoga. The next, I go open up my shop, now and then, and drink 2 pints of hand-pressed potato juice. And who wants a steak after that? Okay, next caller, you are on Chatterbox with Reed Tucker. Yo, Reed, kung fu movies are dope. How can I learn to beat up 10 guys at once? Okay, first things first, my man. You need to stop the negative thinking. And the best attack I've found is to just run away. That way you instill fear in your opponent. They never know when you might descend from the rafters like a bat. I don't want to hear about no tofu running away. I want to learn about being a ninja and kicking people's asses. Actually, I do cover this early on in the book in Chapter 45. It's called Stir Fry Your Prejudice. You see, I once thought like you before my master took me under his wing and taught me the joys of soy and origami. Concentration begins in the mind and spreads to all the extremities of the body. You must use the language of the body, not the tongue, and the language of the body begins with raw, uncooked, organic vegetables. Just look at me. I could tear a phone book in half with my bare toes. In fact, Laszlo, I could easily chop this desk in 2 half desks. This desk is made of 2-inch-thick composite wood pulp and has a mahogany veneer finish. It has 3 drawers, and knowing this station, it cost $100. In his own words, Reed Tucker is about to smash it into 2 half desks. Take it away, Reed. Ladies and gentlemen, I already visualized the desk in 2 half desks, and now I shall make it so. Dragon Stance. Hey-ya! Oh! Ow! Oh, Laszlo! Laszlo, I think I hurt my hand. My pinky's all bent the wrong way. Listen, Karate Kid, the desk is still in one piece. Thanks for coming on the show. Okay, Laszlo, mockery will get you nowhere. I think I'm gonna hit you now. Oh, I breathe easily. Don't throw any tofus or bean curds at me. Okay, very funny, Laszlo. It's easy to make fun of me, but it's all the fault of the feng shui in here. It's downright disgraceful. Yes, it makes you talk like this. We've got a new friend for everyone. He's got fur and a tail. He gets in lots of trouble, but he's a bouncy little fellow. Because he's got springs for legs. Pogo the Monkey, the best new video game for the whole family. I love you, Pogo. You bounce. Help Pogo escape from the evil research laboratory where the mean old scientist genetically altered him. Uh-oh, the pharmaceutical scientist is going to get you, Pogo. Here you go, Pogo. Have a gold coin. Good thing Pogo has a banana cannon. Those nasty scientists deserve to die. Now get the shampoo manufacturers before they squirt it in your eye. Here you go, Pogo. Have a diamond. You'll guide Pogo through tons of fun adventures, including saving Timmy, who fell down the well. Help! Here you go, Pogo. Have a big watch. Rescue a cat out of that tree with your banana cannon, Pogo. Here you go, Pogo. Have a fast car. And help Pogo to his final mission, to storm the White House with his friends and become President of the United States. Pogo the Monkey is the game kids are sure to stare at for hours. Everyone loves Pogo. Idiot Gamer called Pogo the best spring and simian game since bouncing bananas. Buy the game Pogo the Monkey today. Right, Pogo? And coming soon, Pogo the Monkey card game, Pogo the Monkey plastic dolls, Pogo the Monkey quilt covers, and Pogo the Monkey car covers. For the dad who has everything, why not a Pogo the Monkey tie-in sports jacket? For the lady in your life, why not Pogo the Monkey chocolates and hygiene products so she smells like a real monkey? And for kids, a life-size, living, breathing, springing monkey. All available at PogoTheMonkey.com. And now it is my great pleasure to welcome Fernando Martinez, who it says here is the founder of Fernando's New Beginnings, a revolutionary new way of saving your marriage. Fernando, welcome. The pleasure is mine, Laszlo. It is an honor to be here. I feel blessed. Thanks. So, tell me about Fernando's new beginnings. Truly, Laszlo, it is a miracle, a blessing. It is a revolution in the marriage guidance. For my people, marriage is, how'd you say, sacred. The bond between the father and the mother, it is made in heaven and in the bedroom, if you know what I mean. I think so. For my people, it is the holiest, most sacrosanct thing imaginable, like a church. Yet, for it to be a happy marriage, it must also be like a brothel. The woman, she must be many, many arts, be skilled in making house, cooking, changing the diapers on the babies, and she must also be a whore, a vixen in the bedroom, imaginative, exotic, constantly fresh. It is impossible. You change diapers and then you are a French maid? Fernando thinks not. Fernando knows not. Well, I mean, you know, it's an age-old problem. I mean, how do you keep the excitement in a marriage? Excitement, exactly. Passion, danger. How, Laszlo? How? Tell me how, and I give you a big, big kiss, like I gave a woman. But I am not going to give you a big kiss. Not a kiss like I gave a woman or even a donkey. Because you do not know. Well, I mean, in this case, ignorance kind of seems like bliss. I wasn't really up for kissing on air. I mean, why not, Laszlo? Am I not attractive? Am I not irresistible even to you? Well, no matter. Why all this talking about kissing? I mean, you brought it up. No, my friend. You say you not want to kiss me. I was talking how to say hypothetically. You make me all personal. It's a big difference. If I say, imagine if your wife was ugly, you can nod your head. But if I say, hey, Laszlo, your wife, she looked like yesterday's dinner after I eat. You not so happy. It's a big difference, my friend. Anyway, the marriage is impossible, Laszlo. If a man was born an angel, maybe impossible. But a man is born a man. And a man with knees, he needs a woman to tuck his babies into the bed. But for his bed, he needs something else. Something magical. A dream. Un sueño. So he starts flirting with this secretary, takes her out for a drink. One thing leads to another, and before you know it, he's found all kinds of uses for the office furniture. Exactly, Laszlo. I know what you are like. I see it in your eyes. A wanderer. A dreamer. A man who has knees. But an idiot. And I can save you. And I can save your marriage. My marriage doesn't need saving. Hey, you are the one mentioning the pretty assisting and the office furniture and the ay caramba, my friend. Listen, Laszlo, and listen very closely. Your marriage is a gift. It's a present from above. But you are a man. I think we see by now you are no angel. I can save you. For when the man, he sees wife all fat, all ugly, with the dirty diapers and the dirty panties and the scrubby brush and who knows what else, he's not thinking of marriage bad. He's thinking about, well, you thinking about your pretty assistant. We already know that. See? Go on. But Laszlo, what if you act on your fantasy for your little secretary with the short skirt and the pretty eyes and come here, come there, smiling? What then, my friend? What then? I get a sexual harassment suit. If you are lucky, my friend, but you, more likely, your marriage is ruined, Laszlo. Your sweetheart, she hates you. Your pretty secretary, she wants you to be her man. Your back is to square one. My friend, you and 1,000 men like you. For me, once, it was so. But then one day, I was driving my car, and I realized, Fernando, you are blessed. You are a miracle. 1,000 miracles rolled into one. You saved the marriage, and you saved the man. You don't put the marriage first, and you don't put the man first. Maybe we call it man marriage. Then I think to myself, no, this is a bad name. It sounds really dumb. Then I think we call it Fernando's New Beginnings, because that is what it is, a new beginning, Laszlo. So how does this work? It is a miracle, Laszlo, a miracle. A man is a good father, a loving husband, the winner of bread 6.5 days a week. On the spare half day, I save his life. How? By giving him what he needs in a controlled environment. I give him passion. What, with you? That kind of sounds like a limited market. Laszlo, you are very prejudiced. I don't like that. But no, not with me. Passion for life. passion for love, passion for women, which he can take home to his wife, of course. What, so you act like a pimp? Not a pimp, little man. A savior. In a control environment, I reintroduce the man to the pleasure he has lost, to the miracles of the world. And truly, the results are remarkable. With my unique counseling, 1,000 marriages have been saved, and 1,000,000 more could be saved every day. And do the wives know about this? In their hearts, Laszlo, they know they have been saved. Okay. We're going to open it up to the phones. If you've got any questions for Fernando Martinez, Exotic Marriage Guidance Made Easy, ring us now. Hey, oh, cool, we have a caller on line one. Caller, you are on Chatterbox. Hi, Laszlo. Hey, Fernando. My name's Jerry, and I'm a first-time caller. And I just wanted to say, hey, Laszlo, you're real tough on Fernando back there. I'll tell you one thing. He's a miracle worker. He saved my marriage, and I married a bus of a woman. Now I don't feel sick every time I open my eyes. See, Laszlo? You see? I remember Jerry so well. He'd come in. He is like a broken man, like a half a man, a me, if you will. He has no N anymore. And his marriage, it is killing him. Where is the passion? She is gone, replaced by ugliness. You see, Laszlo, Mrs. Jerry, she's not a pretty lady. She's more like an offensive lineman or a tight end. Big and hairy, but fertile. She gives Jerry 5 kids, but she's even bigger. Now, she's like a whole offensive line. He feels no pride in himself. He has no pride in his marriage. He is ashamed of this wonderful lady who bears him so many young. And he comes to me and he cries, Fernando, save my marriage. I love my wife, even though she is a fat porker. And I say, Jerry, you are a man. It is a man's duty to love his wife, even if she is like a farmhouse. And now, Jerry is safe. By sleeping with other women. Whatever it takes to save a beautiful union, a blessing. A beautiful union by an adulterer and Queen Kong. That's great. So, who's on the line now? Hi, Laszlo. This is Janice. I love the show and always wanted to call in, but you really offended me today. Who is this gutter trash you got on the show? Hey, Janice, I share your anxiety. The studio kind of forced him on me. Hey, you watch yourself, mister. And you, Janice, why are you so ugly? Your husband, he don't make you happy? No, he's an idiot and a jerk. But he's probably a good daddy, and you sound very pretty. Angry and a little bit of a know-it-all, but very pretty lady. This is the thing, Laszlo. The women they think in New Beginnings is only for men. But no, it is for women too. For Janice, if her husband goes to New Beginning, she thinks Senor Wonderful all over again. And in the extreme case, maybe she come to work for me, and she get a New Beginning herself. She discovered the excitement and the passion all for herself. Listen, Janice, you called me 555-9292. Now listen, don't try to pimp out my listeners. That is a very early word. A travesty. I work miracles, senor. Not pimping. I save. I give the passion back. And you better wash yourself, buddy. Because for my people, we take these insults very personally. And then, you no longer Mr. Talk Show. You Mr. Who Cut Up My Tongue. Who are your people anyway? Which exotic location do you come from? I am Latin. Latin is a big place there, buddy. Where in Latin? I do not need to listen to these insults. I have pride. I have a calling. Many are called, but few are chosen, my friend. And I was called and chosen to work a miracle. So, where were you called from, Fernando? From upstate, okay? You happy, money, now? I'm not real Latin, but I provide real Latin passion. I work the miracles every day. Listen, wives, children, if your husband, if your daddy, if he not happy, send him to me, Fernando. In exchange for a few hours a week, I give you the world. Get off. Get lost. You're just a cheap pimp from upstate. Get out of my studio. I save your daddy. I save your husband. It is a miracle. Get out of here. It's a miracle. Strong is now in your world. Yeah. What's up, Liberty City? You're checking out Game Radio. My name is DJ Stretch Armstrong. I'm in here with my man, Lord Sear. Yo, what's the deal, fam? Right here, Game Radio, Liberty City, where the players play and the pimpers pimp and the hustlers hustle on, y'all. You're going to hear the finest in hip-hop music right here on Game Radio. Yo, Stretch, come on, man. Hit us with that exclusives. You're listening to The Fat Lady Sings on Double Clef FM. I'm Morgan Merriweather. But please, Call me the maestro. Your attention, please. Read our lips. Yeah. The best commercials. And pop fluff in between. Yes! Lips 106. Hey, folks, it's Andy, riding on the Lips 106 airwaves. Today, I'm going to play you some sassy ladies from the 70s, 80s, and 90s. Here's a taste for you. To my music, to my stereo, to my video. Favorite commercials. And great music, too. Excuse me? You're listening to Lips 106. 106.